Ja. Das sind ja so die Weisheiten. Die sexuellen Fantasien der Frau. Johnny, wenn du eine Frau wärst, welche sexuelle Fantasie hättest du? Ach, meine sexuelle Fantasie hätte eigentlich einen Namen. Jürgen Kuttner. Oder? Aber du kannst doch selber nochmal antworten. Nee, ich finde dich ja wirklich so auch ganz lecker eigentlich. Ach, lecker? Ja. Oh, da muss ich mir jetzt überlegen, ob ich das toll finde. Lecker. Naja, dafür müsstest du mich genug kennen, dass das ein Kompliment ist. Ja, ja. Aber ein bisschen klein halt. Aber es kann ja auch nett sein. Weg mal wieder ganz langsam blenden. Und du jetzt musst du aber irgendwie auch mal. Du bist aber auch echt schnuckelig. Du kannst jetzt wirklich ehrlich sagen, ich weiß, bin ein bisschen zu groß für dich und vielleicht nicht so kräftig gebaut. Ey, da bin und so, ich mir aber mit mal sagen. Vielen meiner Freunde, wir sind uns Freundinnen, Freunde, du, bist mit du meiner mit Freunde, wir sind uns Freundinnen einig, dass der Johnny ist echt ein Schnuckeliger. Schnucklig finde ich ein bisschen. Schnucklig will ich eigentlich nicht wirklich sagen. Echt? Nee. Schnucklig ist so ein bisschen. Da müsstest du mich aber ja noch kennen, um zu wissen, dass ich ernst meine. Naja, das ist halt mein Problem dabei. Schnucklig. Ach, schnucklig ist so ein bisschen. Ach, wie. Nee, aber du, ich kann damit umgehen. Bitte. Oh Mann. Liebe junge Menschen an den Radiogeräten, jetzt müssten doch nette junge Frauen wahrscheinlich wieder besinnungslos Hörerpost schreiben an Johnny Häusler, Fritz, Postfach 90 9000, 14439 Potsdam. Wobei mir persönlich nicht nur schnucklig ist, sondern klasse, ja, super. Wobei mir persönlich natürlich schon lieber wäre, wenn sie das nicht besinnungslos tun. Weil ja, aber dann in so Besinnungslosigkeit enden, ist so. Doch schon schön, oder? Achso, nee, Findest du nicht? Nee, besinnungslos ist irgendwie so. Also auf der Ebene können wir uns nicht treffen. Die Vorstellung toll, dass der jetzt irgendwie jemand ganz fiese Sachen einen Brief über die schreibt und sich richtig so in Rage drin schreibt und zum Schluss vom Stuhl runterfällt, nachdem er die Briefmarke angeleckt hat und auf den Umschlag geklebt. Ich habe gestern ganz fiese Sachen über die verschiedenen Leichen von Evita gehört. Das ist doch auch toll, oder? Nee, das ist nicht toll. Also ein hochdramatisches Schicksal. Ach so, ja, aber nach dem Tod meine ich jetzt. Ja, dem Tod. Ist doch großartig. Ja. Wie die dann im Präsidentenpalast da in der Kiste. Hast du den Film gesehen? Nee, in der Kiste liegt. Willst und du dann den steht, angucken? Nee. Ich auch nicht. Weil da Antonio Banderas singt. Ich meine, das ist doch reicht also, schon. Nee, und die lacht dann in so einer Holzkiste? Die lacht und da. Lag. Und lag. Dann stand da drauf in Spanisch. Das war eine Radiokiste und da stand dann drauf in Deutsch, ich kann das in Spanisch nicht, aber irgendwie so, die Stimme des Lebens ist doch irgendwie toll, wa? Und dann liegt in dem Kasten eine Leiche drin. Und dann wird die hin und her gefahren, irgendwie in Paris begraben, dann buddelt der die doch, wieder aus, nimmt die wieder mit nach Hause. Ja, gibt's nicht irgendwie drei oder so? Wie viel gibt's? Drei? Drei verschiedene Leichen von Evita. Gibt's wirklich drei Leichen? Ich glaube, ist das nicht eine, die dann immer bloß so gewandert ist? Nee, es gibt drei. Und dann hast du auch die Vermutung, dass die Amis die auf dem Mond begraben hätten. Ja, ist klar. Also, nee, wirklich? Ja, ja. Habe ich neulich in so einem tollen Artikel in der Zeit gelesen. Mann, ihr glaubt auch alles. Nee, das stimmt. Also ja. Zumindest, dass ich das gelesen habe. Ja. Mann, ja. Ich war ja noch nie dabei. Ja, doch, die Leiche von Evita ist auf dem Mond begraben, klar. Nein, das war so als so eine Schlussthese dann. Doch, irgendwie. Ja. Fallen jetzt mal lauter Sachen an. Machen wir so, weiter. Jetzt. Soundgarden ist jetzt zu Ende. Jetzt ja, fängt ja meine Sendung total an. Lange zu Ende. Ja, und ist ja nicht eine Sendung, in der Gäste willkommen wären. Bleiben wir bei dem Thema? Welchen Thema jetzt? Hast du jetzt Evita schon gesehen? Nee, ich finde ich Madonna so doof. Ich finde Madonna prinzipiell total geil. Siehst du, das ist echt dein Problem. Wieso ist das mein Problem? Du hast kein. Nein, das weil ist die hat keinen Hauch Marlene, keinen Hauch Marilyn, keinen Hauch Alexandra und keinen Hauch PJ Harvey. Das ist doch total egal. Maria Callas. Nein, Madonna ist voll okay prinzipiell. Ey, die blöde Kuh soll sich Mühe geben, jung sterben, das dürfte ihr immer schwerer fallen von Tag zu Tag und dann hätte sie vielleicht halbwegs die Chance, eine Legende zu werden. Nee, du hast einfach kein Popverständnis. Ist das Popverständnis? Na, weiß ich nicht. Ach nee, die hört einfach... Nein, Madonna ist okay. Ach, Madonna ist nicht okay. Doch, Madonna ist so. Okay. Madonna ist was für Feministen oder für feministische Quatsch. Theorie eigentlich. Quatsch. Doch, dass es so toll ist, dass eine Frau Blödsinn. Sich da durchgesetzt hat und ihre Geschäfte alle selber ist, macht. Nein, und, geh doch mal von dem ganzen jedes Schmarrn Jahr irgendwie weg. Den Muster da wechselt. Ja, du hast Schmarrn gesagt. Widerlich. Wort. Ja, das kommt davon. Wenn man Madonna verteidigt, dann fängt man gleich an, Dreck zu reden. Ist da ein Hörer dran schon? Nee, ne? Wahrscheinlich da nicht. Ist ein Hörer, aber der wird keine Ahnung von Madonna haben und Evita nicht gesehen und der wollte nur mal fragen, ist ganz wie egal. Der vorletzte Song heißt, den du gespielt hast. Ich will nur kurz hören, ob Madonna okay ist, obwohl Hallo, ist sowieso Hörer. Egal. Hallo. Hallo, wie alt bist denn du? Ich bin 14. Ah. Und wen findest du besser, Mutti oder Madonna? Oh, jetzt heißt es wieder, ich bin 14-Jährige doof. Stimmt überhaupt. Nein, wen findest du besser, Madonna oder deine Mutti? Meine Oma. Meine Oma. Das ist eine reelle Antwort. Ja, okay, aber... Und sag mal jetzt ganz ehrlich, Mutti ist scheiße oder was? Ja, das Geld. Das Geld. Von wo aus rufst du an? Ich? Aus Sachsen. Ja. Aus Limritz, genau. Oh Gott, du, eine harte Gegend für Muttis. Gerade Limritz. Und für Madonna auch. Ja, Muttis Deutschlands, meidet Limritz. Ja, Madonna auch. Aber Madonna, da besteht die Feier nicht, ja? Madonna jetzt ruf, war noch in Limritz. Jetzt rufen die hier alle an. Siehst du. Du, danke. Ist mir auch total, warum hast du jetzt eigentlich angerufen? Ich? Ach, eine Telefonzelle. Aber warum? Ja, weil da gerade eine Telefonzelle in der Nähe war. Genau. Und das war die einzige Nummer, die du auswendig kannst. Ich als Stammfritz-Hörer weiß die Nummer natürlich. Ach so, ach toll. Hörer. Und wolltest du immer schon mal mit Johnny reden? Und mit dir, Kuttner. Ja. Ja. Und naja, du bist jetzt schon. Red mal mit Kuttner. Nee, wir müssen mal. Aber jetzt Kuttner hat keine Ahnung. Echt? Also von Madonna. Wer sagt, Madonna ist nicht okay? Ey, wenn der du irgendeine Frage zu Madonna hast, dann wende dich an mich, dann frag mich. Ja. Kennst du Madonna persönlich? Nee. Scheiße. Wieso denn? Würde mich auch nicht reizen. Nee, mich auch nicht. Doch, wenn die obwohl wenn die jetzt, ehrlich, wenn die mir sagen würde, Madonna, morgen 14 Uhr unterm Fernsehturm oder da an der Weltzeituhr auf dem Alex steht sie und ich müsste bloß hingehen und könnte ihr Tag sagen, würde ich sagen, na, vielleicht würde ich doch hingehen. Mal kicken. Nee, na, an einer Weltzeituhr will ich dir auch nicht treffen und guten Tag sagen. Na, wo willst du die treffen? Ey, mit der kann man, mit im Radio? Dir, dass man mit Madonna super Nächte haben kann. Was heißt, was meinst du jetzt mit super Nächten? Na, weggehen, viel trinken und Spaß haben. Ja, und hier noch irgendwie ein Netz voller Kokosnüsse kaufen. Zum Beispiel. Nein, so, ich meine das jetzt gar nicht so in der Richtung, wie du jetzt gleich wieder denkst. Ey, alles, was sie hatte, war aus Mathe. Das ist aber klassisch. Ist doch total scheißegal. Natürlich. Nein, Madonna ist einfach bestimmt ein toller... Nein, Madonna ist okay. Ey, ich hab die immer im Fernsehen gesehen, da war so schlecht geschminkt und die sah so super scheiße aus. Na super, du bist ja und vielleicht. Und mit wem an der Seite? Fritz Egner. Mit einer so einer Jeans, mit einer Jeans und so einem weißen Hemd und einem Jackett. Also irgendwie so ein Debiler, der auf Jung macht. Großartig. Weißt und da waren aber zwei Debile, die auf Jung machten. Madonna und Fritz Egner waren tolle Gespann. Weißt im Grunde denke ich, die sollten bei Sat.1 anfangen und da, sagen wir mal, einen Talkradio für so eine Talkshow für 17-Jährige moderieren. Weißt du, Jürgen, bei mir kommt es ja auch auf die inneren Werte drauf an. Und du gehst halt so mehr nach dem Äußeren. Gerade Madonna von innen, wenn du die wenden würdest, da würdest du super Schreck kriegen. Mir ist das total egal, ob Madonna scheiße aussieht oder nicht. Insofern ist auf die bessere Seite Madonna draußen. Madonna ist okay. Herr Kürtner, du findest deine Mutter besser. Ich finde meine Mutter entschieden besser als Madonna, aber Johnny auch. Ich finde Kuttners Mutter auch besser als Madonna. Und ich finde auch Johnnys Mutter besser als Madonna. Und Madonna findet meine Mutter auch besser als Kuttner. Als meine Mutter, oder? Johnny, jetzt überleg dir, was du sagst. Ja, ja. So, danke, lieber Limritzer. Yep. Tschüss. Tschüss. Mann, die sind ja auch gesprächig. Pass auf, jetzt kommt hier voll die feministische Fraktion. Die haben jetzt schon Reizgas in der Hand und lauern mir. Was hat mit Madonna? Nachher. Was pass auf. Du bringst Hallo. Echt Zusammenhänge, die überhaupt nicht. Hallo. Ich bin ganz untertänig. Hallo, wenn das eine weibliche Stimme ist, ja, wirst du mich, Kriecher, wirst du mich hier fliehen, ja, flehen super. Sehen. Hallo! Echt? Ein Idiot, das kann nur ein Mann sein. Ja, hallo! Hallo! Hallo? Noch ein Mann. Ja. Noch ein Mann. Ey, nicht nur, also, und dann noch außerdem noch so langsam. Hallo, Mann. Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Nix. Nö, schulde die Störung. Tut mir leid. Super. Hallo. Ja, was jetzt? Ey, wir stören die alle. Ja, ehrlich, wa? Beim in Ruhe telefonieren. Ey, tut mir leid. Ich muss mich wohl verwählt haben. Tschüss. Hey, ja, haha, da waren wir dann doch schneller. Hallo. Ja, hallo. Hier ist ein Hardcore-Madonna-Hasser. Ja. So. Hardcore-Madonna-Hasser? Ja, ja, genau. Ja. Na, horch dir doch nur mal die Musik an. Da weißt du doch schon über die Frau. Na, wieso? Ja, gut und zum Beispiel, gesagt. Dann fang doch mal an zu analysieren. Was ist an der Musik von Madonna schlimm? Ey, na Mensch, das ist ja das Gleiche wie Phil Collins, nur weiblich eben. Ach, ja? Quatsch. Gut formuliert. Hat mit Phil Collins überhaupt nichts gesagt. Zu tun. Und ich sag dir, Phil Collins hat wahrscheinlich sogar noch mehr Haare. Ja, vom ja. Vom Kopf. Ach. Klar. Ey, ich diskutiere einfach nicht mehr mit euch. Gut, komm, wir suchen mal hier irgendeine Madonna-Verteidigung. Dann könnt ihr mal richtig eine starke Verteidigungslinie aufmachen und ich werde den Stürmer spielen. Es gibt Sachen, die muss man nicht verteidigen, richtig, sind einfach ein bisschen so. Sport im Radio. Hallo? Ja, hallo? Bist du Madonna-Liebhaber? Icke, um Gottes Willen. Na, denn nicht Pech gehabt hier. Jetzt werden Madonna-Liebhaber gesucht. Sahneheringsfilet finde ich toll. Mensch, Sahneheringsfilet. Was findet er toll? Sahneheringsfilets, hallo? Ja, super. Ey! Ja, geh ran. Los, geh ran. Da muss wieder einer. Das ist nämlich die Scheiße am digitalen Telefonnetz, dass man hallo? Irgendwie so eine hallo, ja? blöden Sachen wie Wahlwiederholung. Hallo, ja, bist hallo? Du? Hi. Wer hat denn gesagt, du sollst da rangehen? Ja, Icke. Du hast gesagt, du sollst rangehen? Ja, pass mal auf, mein Kumpel hat hier angerufen. Also ich habe für ihn angerufen, weil er sich nicht traut. Mit Pass mal auf anzufangen ist schon mal so wie mein lieber Johnny in dem Brief. Hast du das gehört vorhin? Nee. Also wenn jemand an dich schreibt, mein lieber Kuttner oder mein lieber... Achso, jetzt müssen wir erstmal runterziehen. Ja, Johnny, erzähl du mal erstmal. Nee, ich wollte nur sagen, das Pass mal auf ist schon mal ein schlechter Anfang. So, aber jetzt kannst du weiterreden. Hallo? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne dich nicht unbedingt. Ich hab wen? Ich habe dich noch nie gehört, aber mein Kumpel... Es geht nicht um mich, es geht um Madonna. Madonna... Soll ich dazu sagen? Ja, ne? Also Jung ist ja nicht nur der Rick Rubin des Ostens, sondern irgendwie auch die Madonna des Ostens. Hallo? Nee, wenn eine Frau großartig, wenn ich eine Frau als Vorbild hätte, dann wäre Grete Weiser. Hallo? Ja, ist klar. Nur Schwachköpfe. Hallo? Ja, hallo. Nee, da nicht, oder? Hallo? Hallo, hallo. Wer bist denn du? Ich bin André. André? Ja. Wärst du eher bereit, Madonna zu verteidigen? Ich finde zwar Madonna cool, aber auf die große Verteidigung habe ich jetzt keinen Bock. Eigentlich wollte ich Johnny bloß sagen, dass es heute eine richtig coole Sendung war. Das stimmt, würde ich ihm auch gerne sagen. Ja, nee, also ich fand es richtig cool, also auch mal wieder richtig Vinyl zu hören. Ich bin ja auch so ein Vinyl-Fanatiker. Und ich meine, die schönste Musik war ja nicht das Gedudel oder so, sondern dieses leise Knacksen im Hintergrund. Ja, ne? Das war schön. Aber ich finde, eigentlich bin ich ja, also Vinyl, ich mag natürlich Vinyl auch, einfach weil zum Beispiel bei Alben die Cover schöner sind und so, aber ja, mir ist eigentlich egal, wo die Musik drauf ist. Also CDs sind auch zum Beispiel sehr praktisch, gerade hier im Sender. Aber, ja, sicherlich, wenn man damit arbeitet, sicher. Klar. Wenn man zu Hause oder sowas auflegen, ist schon was anderes. Naja, wobei auch da nerven ja eigentlich Platten. Immer Platte umdrehen, ja, aufstehen und umdrehen. Beim Kochen oder sowas macht das Umdrehen natürlich nicht so viel Spaß, aber wenn man sich hinsetzen kann. Oder bei anderen Sachen, da ist es zum Beispiel richtig nervig. Ja, kann ich mir vorstellen. Zum Beispiel, wenn man am Computer sitzt und gerade programmiert. Ja, zum Beispiel. Obwohl, ich meine, früher ging das auch immer, da habe ich auch immer Hausaufgaben dabei gemacht. Ja, aber früher hatte man auch so Plattenspiele mit so Single-Wechslern. Ja, weißt du, mit so einem Turm drauf und dann alte Männer wieder. Sag mal, hast du es auch mit dem Rücken? Das waren die Amis, warte, ich hatten immer Seite 1 und Seite 4 und Seite 2 und Seite 3, so auf Doppelalben. Ja. Oder? Genau. Weil das so Plattenwechsler waren, ne? Die dann ja, so alleine genau da runtergedudelt haben. Nicht schlecht. Oh wei, oh wei. Ja, vielen Dank. Das habe ich nie gehabt. Also ich musste mal aufstehen und die Platte umdrehen und dann konnte ich meine Hausaufgaben weitermachen. Hast du eine Freundin? Nein. Siehst du? CDs sind doch besser. Also ich meine, ich habe mir meinen CD-Player habe ich mir also vor 2 Wochen gekauft, das ist der erste in meinem Leben und naja. Dein erster CD-Spieler? Ja. Oh ja, ich musste den auch. Ich habe irgendwann hier zum Beispiel so bemustert, wurde man nur noch mit CDs auf einmal. Ja, das ist eklig. War natürlich alles scheiße auch. Ja, scheiße. Und dass die schönen Cover sind natürlich Flöten, war. Das ist natürlich auch was Tolles. Cover. Und gibt ja wenig so gut gestaltete CD-Lese. Aber der Trend geht ja, der Trend, ich sage euch, Vinyl kommt wieder. Meinst du? Klingt nämlich auch viel besser. Naja, ich weiß nicht, aber ich habe meine... Nur Mythen! Nur meine Hoffnung mittlerweile verloren, weil seit die Amis machen jetzt fast alles nur noch auf CD. Also ich meine, wenn man irgendwas haben wollte auf Vinyl, dann ist man halt geguckt, ja, Ami-Import und dann ging das irgendwie. Aber mittlerweile ist das ja auch nicht mehr so toll da. Aber die Engländer machen noch Vinyl und CD wird sterben, weil es gibt ja irgendwann wieder was Neues, Digitales wahrscheinlich, aber... Ja, aber die Platten, wer wird die Platten wieder nehmen? Ja, ach so, also der große Romantiker bin ich da eigentlich auch nicht. Also so, dass man die alten Sachen auf Vinyl hat, ist ja auch cool und ist auch schön. Ja. Und mit CD-Covern haben sich ja die Leute inzwischen auch was einfallen lassen. Aber egal, Hauptsache, die hat die Sendung Spaß gemacht. Ja, die war auf jeden Fall sehr schön. Auch mir war richtig schöne Musik, also gerade die alten Sachen. Das freut mich. Ja, das ist ja wichtig, wenn man so ein bisschen wie heißt denn das, Kurzschluss, so, wenn sowas zurückkommt? Feedback. Ja. Ja, so ein bisschen positives Feedback. Ja. Kennst du auch, ne? Oh ja, selten. Ja, schon, aber ist schon klar. Schön, wenn dann. So, man trennt sich eigentlich auf einigen Sachen, gerade so diese Tiffany-Single. Ich meine, das war ja meine Jugend. Nee, auf keinen Fall. Oh. Nee, Singles weggeben ist ganz fies, macht man nicht. Tauschen? Gegen was denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was du nicht hast. Naja, also so richtig sammeln tue ich ja nicht mehr. Ich habe irgendwann mal alle Costello-Singles gesammelt, alle Clash-Singles, alle Jam-Singles. Schnickschnack. Naja. Ich habe mehrere, sogar zweimal. Das kenne ich, aber die habe ich mittlerweile alle verkauft. Deswegen habe ich auch aufgehört, im Plattenläden zu arbeiten, weil man das ganze Geld immer da lassen musste. Das war echt am Ende des Monats so. Hier sind deine 300 Mark. Super, danke. Ja, ich kenne das. Ich habe auch mal im Plattenladen gearbeitet. Echt, in welchem? In Kreuzberg in einem. Ich werde hier keine Werbung machen. Kannst du doch. Kannst du. Was war ein guter Plattenladen? Es hat Spaß gemacht, da zu arbeiten. Waren nette Leute. Oder ist es jetzt ein Utah-Plattenladen? Hm? Ist es jetzt noch ein Utah-Plattenladen? Ich arbeite nicht mehr da, also ich weiß nicht. Kannst du nicht einschätzen, ob der noch okay ist? Ich denke schon, also du, ich dann mach da und ist ja eigentlich ganz okay. Dann kannst du Werbung machen, oder? Okay, das ist Groove Records. Ah ja. Kleiner, feiner, schöner. Ich glaube, der ist okay. Ja, also kaufe ich nicht oft, aber... Und wo ist der genauer? Pücklerstraße 36, Kreuzberg. Mann, du bist völlig unerfahren, was Werbung betrifft, oder? Ja. Muss man doch schon immer 10-mal sagen. Ja, das muss man so einen coolen Spruch. Du kennst doch die Werbung, die auch unter anderem so läuft hier. Unter anderem musst du irgendwie so einen coolen Spruch so, hey, Leute, heute gibt es ein Sonderangebot. Hey, ich arbeite nicht mehr im Laden. Ja? Ich bin gar nicht richtig motiviert. Was machst du denn jetzt? Independent-Musik zu Schnäppchenpreisen. Ja, na, Schnäppchen, das ist ganz wichtig. Toll, also ich studiere. Da hat man keine Zeit mehr für einen Plattenladen. Was studierst du? Biologie. Ah, ist schon Biologie, scheiße, toll. Da möchte man noch wieder Platten verkaufen, oder? Ah, habe ich letztens gemacht, weil ich kein Geld hatte. Wie hast du dich auf den Flohmarkt gestellt? Nein, man geht dann zu einem Secondhand-Händler, den man ganz gut kennt, wo man dann ein bisschen mehr Geld kriegt als auf dem Flohmarkt. Siehst du, das, was ich immer loswerden will, will keiner. Naja, deswegen gehe ich auf den Secondhand-Laden, zum Secondhand. Hm. Weil der nimmt eigentlich immer alles. Also ich meine, okay, ich hatte das erste Mal, als ich Platten verkauft habe, bin ich halt auf ein Konzert gegangen, habe mir meine Kiste genommen und da habe ich also auch ordentlich Geld gemacht, weil habe ich da auch richtig dicke Preise draufgepackt. Hast du so in die Deutschlandhalle gestellt und hast gesagt? Nein, ins Esso. Ach so. Also ins Esso 36 in der Oranienstraße, Hausnummer fällt mir jetzt nicht ein. 36 wahrscheinlich, Hausnummer 1099. Gibt es eigentlich schon T-Shirts, wo drauf steht 10999? Wieso denn das? Ach so, 10999. Kreuzberg oder was? Ja. Legende. Die haben doch Glück gehabt, oder? Ich meine, 36 hat man dann halt irgendwann so hochkultiviert und dann haben die doch echt Schwein gehabt mit 10999. Kann man da auch noch was draus machen. 36 ist auch eine tolle Zahl, oder? So im 6x6. Ja. Super. Oh, gleich wieder ein anzügliches Lächeln. Weil du hast jetzt... Ich hab nicht anzüglich gelächelt. Nee, du nicht, aber hier der junge, würde der junge ich Hörer. Nach, würde ich, nachdem nee, ich weiß, dass du kein Verständnis für Madonna hast... Weil du hier schwül aufgeladen ist, die Stimmung jetzt überhaupt. Ich könnte überhaupt gar nicht mehr wegkommen. Ja, und du hast natürlich... Oder? Du hast doch schwül gelächelt jetzt. So, also nicht gelächelt, das war schon... Am dummen Grinsen. Das war schon Hecheln. Dumm Grinsen, naja. Das ist eine Betrachtungsweise. Momentan ist keiner da, der mich betrachten kann. Ach so, du hast aber Glück, dass du keine Freundin hast. Könntest du einen Männerarsch von einem Frauenarsch unterscheiden? Wenn da harte Beine dran sind, ja. Na, wenn man es nicht so richtig sieht. Wenn es ein Schwarz-Weiß-Foto ist. Am Schnitt eigentlich schon, denke ich schon. Am Schnitt? Ja, weil Frauen haben meistens eine etwas breitere Hüfte, weil Frauen benutzen ihre Hüfte also zum Kinderkriegen und Männer zum Kinderzeugen. Und deswegen muss das halt alles irgendwo passen. Ja, so genau wollte man es jetzt nicht wissen, aber prinzipiell, also ansatzweise stimmt das schon. Aber du würdest dir das zutrauen, okay, ich glaube dir das einfach mal, weil wir sind ja nicht im... Ich komme nicht mal besuchen, dann gucke ich mir das Foto an, dann sage ich dir definitiv die Meinung eines Fachmanns. Naja, also ich will nicht sagen, dass ich das Foto jetzt ständig mit mir rumtrage. Aber ich rufe vorher an, wenn ich hier besuchen komme. Dann also jeder, der irgendwie halbwegs Ahnung hat, hätte erkannt, dass das ein Männerarsch ist und würde auch sagen, dass Madonna cool ist. Sei vorsichtig mit dem Besuch, Johnny. Das eigentlich zum Arsch. Der hat sich überhaupt noch nicht geäußert. Das ist ein Biologe, der bringt nicht Lackmuspapier mit, wenn er dich besucht. Wenn es um wirkliche Aussagen geht, traut er sich ja immer Wieso denn? Irgendwas habe ich doch dazu gesagt. Ja, na klar, irgendwas. Du hast gesagt Arsch. Ja, Arsch habe ich gesagt. Ja. Das ist doch keine Aussage. Und ich habe gesagt, dass ich... Also ich meine, wenn wir dich dafür loben sollen, dass du das erkannt hast. Unterscheiden konnte. Weil es gibt auch ganz unterschiedliche baute Frauen und ganz unterschiedliche baute Männer. Wobei der will mir ja doch... Sag mal, sind das Pickel hier? Nee. Das Wasser, oder? Den haben die besprenkelt. Den haben die vorher nass gemacht, dass das Foto besser aussieht. Ja, naja, das ist nicht so genau auszumachen. Aber ich würde auch eher sagen, ist von einem Jungen. Naja. Naja. Gib mal wieder her die Karte. Mal kicken, von wem ist denn die hier? Liegst du mal nicht meine Post? Nein, aus! Aus! Mensch. Sag mal! Jetzt hab ich die. Lust auf gute Fotos? Sie werden den Spaß am eigenen Bild neu entdecken. Ja, es geht dahin. Denn in Ihnen steckt mehr, als Sie im Spiegel sehen. Und dann zack, ein Arsch. Ha, Johnny, ich auch gratuliere. Da bin ich ja mal wieder froh, bestimmte Karten nicht zu kriegen. Na, ich lasse mir da ein paar Arschfotos machen und dann kannst du entscheiden, ob es ein Frauenarsch oder ein Männerarsch ist. Und gibst dann an, wenn du dir eine Bahncard holst? Genau, dann kommst du auf die Bahn. Und dann kannst du alle deine Freunde auf deiner Bahncard reisen lassen. Ja. Ja. Hallo Hörer, vielen Dank. Bitte, bitte. Ich habe euch hochinteressiert zuhört. Hat mir wieder Spaß gemacht, zum tollen Musikgespräch zu lauschen. Ey, du hast keinen... Super. Du hast, hey, und da haben wir eh mal einen Biologen. Du hast überhaupt kein Verständnis und für... Und da könnten wir darüber sprechen können, wie sich Wale zum Beispiel fortpflanzen, wenn wir jetzt bei diesen... Kann ich dir erzählen, wie Wale sich fortpflanzen? Nee, normal wie der andere. Nee, bei Walen ist es, glaube ich, ziemlich kompliziert, weil die so groß sind. Ja, na, es ist ein ziemlich... Und weidet ja eigentlich Säugetiere sind. Lass doch den Biologen auch reden. Pass mal auf, ich würde jetzt erstmal den Biologen eine kurze Lektion halten und dann könnte er was sagen. Okay, dann könntest du ein Co-Referat halten. Dass es extreme artistische Leistung ist bei den Walen. Weil die nämlich eigentlich nicht für so ein Leben im Wasser, so, also für die Fortpflanzung im Wasser so sehr geeignet sind. Weil die ja eigentlich Quatsch. Säugetiere sind und langsam, ganz langsam vom Land runter ins Wasser jagen. Das hat damit aber nichts zu tun. Bis die Beine abwallen und Nein, komische das hat Flossen damit nichts wurden. Zu tun. Doch. Nein, das ist deswegen so eine langwierige und schwierige Angelegenheit, weil die Wale insgesamt sehr groß sind. Und weil durch die Strömung so im Wasser, naja, weil du halt irgendwie wie immer was, so Windbestäubung oder was? Nein, weil durch die Strömung im Wasser ist es einfach extrem Theorien. Schwierig, die großen Tiere und alles in Position zu halten. So, jetzt, naja, jetzt der Biologe. Sag doch. Na, was soll denn so Biologe, sag mal. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie einen Wal dabei beobachtet. Siehst du, genau, darum solltest du nicht mal, nein, da muss er erst zu Ende studieren. Aber ich denke, sie haben auf jeden Fall den Vorteil, dass sie ja im Wasser sind. Und ich meine, im Wasser geht es etwas einfacher als auf dem Land. Stimmt. Müsst ihr jetzt nicht zustimmen. Ist so. Im Wasser jetzt einfacher als auf dem Land? Ja, nicht. Einfacher? Ja. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Echt? Ja. Und ist jetzt eher so unmittelbar persönliche Erfahrung oder war jetzt der Biologe die Hat der Mann oder der Biologe gesprochen? Der Mann, ja. Der Mann? Ja, ja. Ja, naja, siehst du. Eben nicht der Biologe. Naja. Gut. Und nachteilig ist natürlich, dass die Wale halt immer noch Luft atmen müssen. Das heißt, irgendwann müssen die ja zwischen den Pause machen, aufsteigen, nochmal neu atmen und von vorne anfangen. Klar. Gebe ich auch zu. Das macht ja auch Spaß. Und wenn so ein Wal erstmal hustet, oh ja. Ey, dann ist die ganze Nacht im Arsch, kannst du dir vorstellen. So. Aber immerhin, ich meine, die Wale sind glücklich damit und sie ja, das weiß man ja nun nicht. Auch wenn der Mensch versucht, das dann irgendwann mal zu unterbinden. Und die Wale irgendwann gänzlich auszurotten, die schaffen es trotzdem immer noch irgendwie, sich fortzupflanzen. Ah, sei da nicht so optimistisch. Also bis jetzt haben sie es geschafft. Bis jetzt haben sie es geschafft, stimmt. Aber Glut wäre noch immer weniger. Ja, aber das liegt aber nicht an der Fortpflanzungsmethode. Mensch, und jetzt müsste man so eine tolle, ich habe so eine schicke Bravo-Single, wo so Wale singen, Liebeslieder singen. Oh. Und die hast du nicht mitgebracht. Habe ich nicht mitgebracht. Machst das aber auch. Das schön. Es war ein Heißmacher. Ich meine, es gibt doch nichts Schöneres als Wahl. Hey, musst nicht mal am Strand lang sehen. Und hinten ziehen so Fontänen, schießen immer hoch. Wenn ich so ein bisschen hoho. Das war eigentlich eher so ein Didgeridoo-Effekt, den du da gemacht hast. Naja, Wale spielen quasi Didgeridoo. Ah, ja. Sind die Didgeridoo, die wenn du jetzt ein Wale. Band machen würdest und ein Wal ja. als Wal, dann könntest du den Didgeridoo mit dem Wal besetzen. Ja. Für ihn zum Beispiel Gitarre ist ganz schwer zu finden. Ja, da könnte man zur Tour dann Wahlplakate aufhängen. Stimmt, Wahlplakate, klasse. Na, dann haben wir ja auch noch einen schlechten Witz gehabt. Nee, da haben wir echt noch ein tolles Wortspiel. Ich glaube, meine gemacht. Zeit ist echt um. Ich glaube, ich muss echt bald gehen. Donny, war großartig mit dir. Lieber junger hey, Biologe. Ich werde auch übrigens das Gespräch. Ja, Biologe, danke schön. Ja, ich denke, wenn ich jetzt noch weitermache, darf ich mich mit dem Nachrichtensprecher unterhalten. Ja, das stimmt. Richtig. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, Donny, okay. Habt ihr aber noch eine schöne Musik mit dir auch? Die ja, muss ich hier wobei kurz ich nicht spielen, weiß, ob weil ich hier sowieso die MOD wechseln du, muss und all so einen also, Scheiß machen. Ich weiß ey, nicht. Das ist echt ein großer Song. Ey, jemand, der nicht mal die Größe von Madonna hat. Weißt du, wie der heißt? Johnny My Boy heißt der und der ist nur für dich von mir. Ich höre nur noch Boris Bierhoff. auseinander. Die ist ja nicht zu Ende. Feiner Freund, mein Kollege Johnny, ey. Dass man ein Dank gefällig wäre, nüscht. Da bringst du eine tolle Musik mit, spielst mir was vor, nüscht, der geht raus, der Schnösel. Naja, so sind Musikmoderatoren. 22 Uhr und 33. Info. Privatisierung. Die Berliner SPD hat die Weichen für den vollständigen Verkauf des Energieversorgers BEWAG gestellt. Ein Sonderparteitag macht am Abend den Leitantrag des Vorstandes zur Grundlage der weiteren Diskussion. In dem Papier wird der Verkauf der letzten 25% der BEWAG-Anteile empfohlen. Der CDU-SPD-Senat will damit die großen Lücken im Berliner Haushalt teilweise schließen. Machtspiele. In Serbien deutet sich ein erster Erfolg der Opposition an. Die staatliche Wahlkommission erkannte die Siege der Opposition bei den Kommunalwahlen in der Hauptstadt Belgrad an. Die Opposition begrüßte die Erklärung, abzuwarten sei aber, ob Präsident Milosevic die Erklärung offiziell akzeptiere. Marathon. Bei den Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern soll es in der Nacht ein neues Treffen auf höchster Ebene geben. Ministerpräsident Netanyahu und der Präsident Arafat wollen in der kommenden Nacht letzte Streitpunkte zum israelischen Abzug aus der Stadt Hebron und dem Westjordanland ausräumen. Protest. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben erneut etwa 30.000 Anhänger der Opposition vorgezogene Neuwahlen gefordert. Anlass der Proteste ist die schlechte Wirtschaftslage. Opposition und Regierung erklärten sich unterdessen zu Verhandlungen bereit. Haben wir Sport, Matthias? Nein. Ach schade, Alba spielt doch. Können wir uns nicht was ausdenken? Könntest du mir jetzt nicht zum Beispiel Sport erklären, warum Boris Becker traurig ist? Weil er in Australien gleich aus der Dings da in der ersten Runde rausgeflogen ist. Habe ich vorhin an der Tankstelle in der Zeitung gelesen. Wann soll das gewesen sein? Weil der an der Tankstelle war oder wann der rausgeflogen ist? Wann der rausgeflogen ist. Wie ihr es wisst, es gibt nur Stelltritt als die Nachrichten von gestern. Wetter. Wir sind hier Radio und deswegen aktueller. Nachts gering bewölkt, 0 bis 3 Grad stellenweise Straßenwetter im Fritz-Radio-Land. Morgen dann sonnig bei 4 bis 7 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin 100 Richtung Nord auf der Rudolf-Wissell-Brücke. Rechter Fahrstreifen durch Schad-LKW blockiert. Das war ein Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Vielen Dank, Matthias. Hast du das Gefühl, dass ich dich jetzt ins offene Messer haben laufen lassen mit dem Sport? Nein. Nee? Du kannst ruhig sagen, Kuttner, du Idiot. Nee, dann ist man bloß ein bisschen traurig, wenn man dann nichts... Wenn man es da nicht weiß. Wenn man da nichts hatte. Ich hätte jetzt hier natürlich wühlen können bei den Sachen von gestern. Aber ja. Haben wir denn hier was? Vielleicht können wir das nachher erklären, weil ich finde ja schon interessant, warum Boris Becker ganz bestürzt und traurig ist. Wir hatten den halben Tag keinen Sport. Ich weiß nicht warum. Und 103 Punkte, 103 Zähler in seiner Weltranglistenzählung verloren hat. Finde ich toll, so eine Meldung, die ich immer nicht verstehe, aber irgendwie Das machen wir dann nächste Woche. Matthias, vielen Dank. Ja, tschüss. The Crazy World of Fritz präsentiert eine Party mit begrenzter Haftung. Mit begrenzter Bodenhaftung. Die Luftschmitze heben ab. Aerosmith haben ein neues Album fertig. Es erscheint im März und heißt Nine Lives. Darum geben Aerosmith persönlich eine Aerosmith-Neualbum-Vorab-Vorstellungsparty. Dienstag, 21. Januar in Berlin. Es gibt keine Karten zu kaufen. Fritz-Hörer können trotzdem dabei sein. Dazu müsst ihr aber Fritz hören. Am Dienstag, dem 21. Januar. Denn das ist der Tag, an dem Aerosmith ihre Party geben und Fritz den ganzen Tag Aerosmith Party Karten verlost. Und zwar den ganzen Tag. Am Dienstag, dem 21. Januar. Die Aerosmith Party mit Aerosmith und euch und einer geheimnisvollen Gitarre. Gelüftet, verschmitzt und gefeiert von Fritz. Hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Klar, das mache ich. Und gleich soll einer singen. Eigentlich spiele ich ja immer hier am Anfang, oder? Ah, welcome to my world. Aber ich habe jetzt so einen netten Brief gekriegt von einer jungen Hörerin, die gerade im Krankenhaus liegt und liegt. Und mich gebeten hat, ob ich nicht Funny Van Dunn spielen kann. Dann spiele ich Funny Van Dunn. Vielleicht gleich to my world. Ach, Sophie. Funny Van Dunn. Begrüßt guten euch jetzt. Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, meine Herren. Sie lieben das Leben und sie haben sich gern. Es geht ihnen gut und es geht ihnen schlecht. Ihre Zähne sind falsch und ihr Geld ist echt. Glauben Sie an etwas, an die Liebe vielleicht? Haben Sie persönlich schon alles erreicht? Jetzt noch eine Frage, die wirklich nicht passt. Haben Sie schon mal einen Toten angefasst? Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Sind Sie von hier oder kommen Sie von fern? Haben Sie Hobbys, wie halten Sie sich fit? Wie hoch ist denn Ihr Dispo-Kredit und versicherungsmäßig ist da alles in Lot? Wie leicht gerät man schuldlos in Not? Haben Sie ein Vorbild, die Mutter, den Vater, oder macht das alles Ihr Steuerberater? Und jetzt eine Frage, die immer noch nicht passt. Haben Sie schon mal einen Toten angefasst? Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Lesen Sie Zeitung oder sehen Sie fern? Oder wollen Sie Ihre Freizeit anders verbringen? Ziehen Sie es vor, im Chor zu singen? Oder singen Sie lieber für sich allein? Oder singen Sie gar nicht? Muss ja nicht sein. Ich wollte Sie auch eigentlich gar nichts fragen. Ich wollte nur guten Abend sagen. Nur noch eine Frage und dann geht's gleich los. Wer von Ihnen ist schon länger arbeitslos? Nur keine Scheu, Sie müssen sich nicht schämen. Sie sind ja nur eines von vielen Problemen. Doch es gibt eine Lösung, die muss ich erwähnen. Wie wär's mit einem eigenen Unternehmen? Nun denken Sie nicht gleich an Stress und Herzinfarkt. Es gibt da einen interessanten Markt. Der hat immer Konjunktur. Ich sag's Ihnen gleich, ich denke an den Bestattungsbereich. Aber erstmal eine Frage, die endlich passt. Haben Sie schon mal einen Toten angefasst? Wie in der Sendung hier, oder? Funny Van Dunn, großartig, großartig. Funny Van Dunn ist auch so ein, naja, Gott, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ist schon toll. So, jetzt braucht, ach, hier sind ja schon lauter Anrufer. Ich muss ja jetzt eigentlich irgendwie sagen, was das Thema ist und ihr müsst euch drauf eintunen und ordentlich vorbereiten. Hallo, wer bist denn du da? Und hab ja vorher aber noch lauter Zeugs zu spielen, den Anrufbeantworter, Davids Zusammenschnitt, einen Beitrag zum Thema und noch Deutsch für Ausländer. Also wir werden kaum zum Reden kommen, das finde ich aber klasse. Hallo, wer bist denn du? Hallo! Noch Hochredner, der nicht reden will. Super, hallo! Hallo! Wer bist denn du? Jörg. Also Jörg Frank. Also Jörg Frank. Jetzt sag mir mal schnell, wie alt du bist? 18. 18? Ja. Mann. Und so sozialer Status, Schüler, Oberschüler, Gymnasiast. Gymnasiast. In der 12. Klasse wahrscheinlich. Richtig. Ja? Und nächstes Jahr wird dann Abi gemacht. Ja. Ja? Und welchen Leistungskurs belegst du? Oder welche? Bio. Ach, Bio. Ja. Ach, hast du schon Fahrerlaub, Führerschein? Ja, habe ich. Fahrerlaubnis heißt, nee, Führerschein heißt das ja, Führerschein. Hast du, ehrlich? Ja, Wie lange denn schon? Ja. Wie lange? Ein halbes Jahr. Ey, man kann doch nicht Ja sagen auf eine Frage, die wie lange heißt. Jetzt habe ich mich selber verwirrt. Ist jetzt echt ein bisschen, ist auch zu spät, um jetzt auf Leistungskurs Deutsch umzusteigen, oder? Ja, dass ja, man vielleicht noch ein bisschen was lernt. Also ein halbes Jahr, sage ich jetzt mal. Ein halbes Jahr. Ja. Ach, tut mir leid, das ist echt eine schlechte Voraussetzung jetzt für die hochspezielle Aufgabe, die ich jetzt für den folgenden Anrufer hier erstmal hätte. Wie wäre denn die Aufgabe? Du wirst nur traurig sein, wenn ich dir die jetzt verrate und ich dann aber dir dann sage, nee, du machst den nicht, sondern ich schmeiß dich raus, dann würde ich dich da damit in völlige Verzweiflung stürzen, oder? Das du bist natürlich richtig, ja. Sag mal, du neigst doch eher zu Depressionen, oder? Hey, und du gibst doch schon so, sagen wir mal, Filme oder so Kunsterlebnisse, Bücher, ganz dramatisch aufwühlende Gemälde, bei denen du dann schon überlegst, ob es jetzt nicht angebracht wäre, aus dem Fenster zu springen. Sei ehrlich, ich höre das alles. Hier ist ja ein Menschenkenner hier. Ja, ja, du könntest... Und das ist genau so, wie ich es jetzt beschrieben habe, stimmt's? Ja, ist richtig. Siehst du, und darum muss ich jetzt natürlich voll hier meiner Verantwortung als Radiomoderator gerecht werden und dich irgendwie jetzt so langsam wieder sanft runterbringen, dich beruhigen, dir sagen, du lebst ja in deiner Welt, in dieser wirklichen, realen Welt. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Kopf mal auf die Tischplatte schlagen würdest, ich will dich nicht dazu auffordern, weil das auch extrem erniedrigend wäre, aber dann würdest du natürlich schon merken, dass du richtig zu Hause bist und dass der Tisch aus Holz ist und hart ist und dass Köpfe in aller Regel nicht so hart sind wie Tische und so. Verstehst du, so ein ganz anderes Bezugssystem als so eine Radiostimme? Mhm. Ja? Mhm. Und von daher muss ich dich jetzt wieder von mir etwas entfernen und dich in deine Welt zurückführen. Ach so. Mit meiner zauberhaften und aber auch pädagogisch geschulten Stimme. Pädagogisch geschult? Wenn jetzt hier so freche Zwischengegenfragen kommen, dann bedauere ich ja doch, dass wir nicht im Moment gerade wirklich unmittelbar in derselben Welt leben und ich zum Beispiel zur Züchtigungsgärte greifen könnte. Das wäre natürlich eine Lösung, also... Hat dir ein Lehrer mal eine geknallt? Nee, aber am Ohr gezogen. Am Ohr gezogen? Ja. Aber sag mal, ist es nicht eigentlich traurig, wenn man es nie geschafft hat, einen Lehrer so zur Weißglut zu bringen, dass er eine knallt? Ja, mit dem Ohrziehen, das war sogar eine Lehrerin. Ja, na, die neigen ja auch weniger zum Boxenlehrerinnen. Die suchen sich ja so fiese Stellen wie Ohren aus, oder? Das ist doch aber auch entwürdigend. Findest du eine Backpfeife? Wäre eine Backpfeife nicht besser, als von einer Lehrerin am Ohr gezogen werden? Naja. Überleg dir das mal. Wenn du jetzt wirklich die Wahl hättest, du bist jetzt in so einer Situation und du wirst gleich, setzt eine berechtigte Züchtigung durch den Lehrer ein. Trotzdem, der das ja nicht machen darf und wir alle in Prügelstrafe sind und sowas. Wenn du jetzt aber die Wahl hättest, eine am Ohr ziehen oder so am Ohr zwicken oder eine Backpfeife, einfach so. Puh, ist natürlich jetzt die Frage. Ey, wenn die Situation auch auf dich zukommt, vertrau mir, nimm die Backpfeife, okay? Ich danke dir für den Anruf. Tschüss. So, hallo, wer bist du da? Ich bin der Lutz, hallo. Lutz, wie alt bist du? 31. 31, bist du Autofahrer? Ja. Wunderbar. Dann hast du jetzt, von wo aus rufst du an? Berlin. Ach, das ist ja jetzt hier sowieso schon ein Schlummertarif, oder? Du hast jetzt, musst jetzt hier ein Weilchen in der Leitung warten. Ich habe nämlich als Thema, halt mir heute überlegt, Erlebnisse an Tankstellen. Ach ja. Begegnungen, das Geheimnisvolle an Tankstellen, der lebensrettende Aspekt von Tankstellen. Ja, also so Sonntagnachmittag, oder? Ja. Und wenn dann das Bier alle ist? Ja, das startet nicht. Dann weiß man, Tankstelle hilft. Also so. Ja. So in dem Zusammenhang irgendwie. Ja. Und das wäre jetzt aber ganz schön, wenn du dich jetzt als... Du bist als ein Hörersprecher begreifen würdest, ja? Du bist jetzt der quasi so IG Metall zwickelmäßig für alle Hörer redet. Ja. Verstehst du? Also du musst auch die Interessen der Hörer wahrnehmen, die du jetzt möglicherweise nicht leiden kannst. Mhm. Gibt es so Hörer oder Anrufer, die du nicht leiden kannst? Wie würdest du die beschreiben? Debile teilweise, ja. So richtig debile. Debile Grüße. Ja, richtig so Arschlöcher, Idioten, die man nicht leiden kann. So eine. Ja? Die so sprechen im Rad, oder? Ja? Ja, ja. Und gleich wieder auflegen und so. Genau. Also richtig sind Idioten. Aber auch deren Interessen musst du vertreten. Ja? Ja, ich werde mich bemühen. Gut. Und ich würde dich jetzt bitten, du hättest ungefähr 10 Minuten Zeit, ich würde dich auf die Warteschleife setzen, einfach so einen Anspruchskatalog, eine Sendung zu formulieren, die Tankstellen zum Thema hat. Mhm. Ja? Mhm. Also so Sachen sagen, die du jetzt gewissermaßen von denen denkst, dass sie gewissermaßen die große Mehrheit der Hörer, die nicht hören wollte und Sachen, die sie aber gerne hören wollten und Sachen, über die unbedingt geredet werden muss. Mhm. Verstehst du? Ja, denke ich schon. Ja? Dann würde ich dich jetzt auf Warteschleife setzen Und würde dich dann ungefähr in 10 Minuten wieder reinnehmen und würde dich fragen und würde mir aber auch echt Notizen machen. Ja, mache ich. Und versuchen dann gewissermaßen heute mal im Interesse der Hörerschaft zu agieren. Ich werde mich bemühen. Das ist großartig von dir. Sagst du mir deinen Namen? Lutz warst du, ne? Ja, genau. Lutz, vielen Dank. Ja, bitte. Ja? Und jetzt schön warten und nachdenken. Ach, das ist keine leichte Aufgabe. Ja, hast du recht. Ja, du repräsentierst jetzt die gesamte Hörerschaft. Ja, nicht, dass jetzt das Bild entsteht, die gesamte Hörerschaft ist total bescheuert und kann keine Sätze formulieren, die mehr als 4 Worte haben. Ja? Gut, ich werde... Du musst dir Mühe geben. Ich werde mich bemühen. Mach dir ruhig Notizen. Von 5 bis 8. Ja, aber du darfst dir nachher auch nicht so hölzern vorlesen, so vortragen, ja? Also dann nicht, doch nicht wie ein Gewerkschaftsfunktionär. Nein, ich werde mich auf dem Fensterbrettchen rausrufen. Gut. Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. Tschüss. So, wir machen jetzt hier erst nochmal Fanny van Dan, dann kommt der Zusammenschnitt der letzten, das Hörspiel zur letzten Sendung von David und dann kommt nochmal Fanny van Dan und dann kommt der Hörersprecher. Einverstanden? Das ist das Tolle, immer so rhetorische Fragen im Radio. Aber jetzt suche ich mal einen Ja-Sager. Hallo Stimpfi? Hallo? Hallo? Ja? Wie heißt denn du? Ach ja, sagen reicht ja eigentlich. Einverstanden? Einverstanden? Ja. Danke. Es ist heute nicht leicht, durch das Leben zu gehen. Überall scheint das Glück schon zerbrochen. Es gibt viele, die werden hart und brutal, wie zum Beispiel mein alter Freund Jochen. Er ist mittendrin im Immobiliengeschäft und er sagt, dass er schnell ist und gut. Und er sagt, für Gefühle hab ich keine Zeit, doch ich sage, du lügst, tut mir leid. Gib es zu, du warst im Nana-Muskuri-Konzert, ich hab dich gesehen, mein Freund. Gib es zu, du warst im Nana-Muskuri-Konzert, ich war auch da und du hast geweint. Es ist heute nicht leicht, durch das Leben zu gehen, viele lernen Karate und Judo. Das ist nicht verkehrt in der Zeit der Gewalt. Gestern traf ich meinen Vetter Udo. Er ist Fußballprofi, er kennt alle Tricks. Und ich weiß, dass er schnell ist und gut. Und er sagt, für Gefühle hab ich keine Zeit. Doch ich sage, du lügst, tut mir leid. Gib es zu, du warst im Nana-Muskuri-Konzert, ich hab dich gesehen, mein Freund. Gib es zu, du warst im Nana-Muskuri-Konzert, ich war auch da und du hast geweint. Auch Angelika traf ich, es war letzte Nacht, sie sah gut aus, verdammt elegant. Sie war in Begleitung, ein reizender Kerl, sie staunte, dass ich immer noch singe. Und sie sagte, dass ihr die Musik nichts mehr gibt, jetzt zählen für sie andere Dinge. Doch auch sie war im Nana-Muskuri-Konzert, ich sah sie am Bühnenrand stehen. Obwohl sie an dem Abend eine dunkle Brille trug, hab ich sie ganz genau gesehen. Gib es zu, du warst im Nana-Muskuri-Konzert, ich hab dich gesehen, mein Freund. Gib es zu, du warst im Nana-Muskuri-Konzert, ich war auch da und du hast geweint. Die Mondreise, Teil 2. Ey, da war bisher geschah, wa? Kuttner und David haben sich dazu entschlossen, Silvester auf dem Mond zu feiern, haben also eine Pauschalreise dorthin gebucht und eine tatsächliche Schafft von Houston aus in einer kleinen Rakete zum wahrscheinlich größten Satelliten der Erde zu starten, ey. Stimmt. Der Traumangebot in ihrer Rakete ist dürftig, das Weltraumradioprogramm langweilig und der Umstand, dass die beiden keine Ahnung haben, wie lange man eigentlich zum Mond fliegt, drückt die Stimmung der Kosmostouristen ungemein. Mann, ist das langweilig. Alles langweilig. Wann sind wir denn endlich da? Wärst schon gerne ein bisschen näher dran? Na logisch. Das ist mir noch ja nicht aufgefallen. Was machen wir denn jetzt mal? Es geht nicht darum, was man macht, sondern worauf man neugierig ist. Weiß ich. Ja, kommt drauf an. Mich würde mal interessieren, wie wir da wohnen werden. Ja. Wie groß ist denn das Haus überhaupt? Hab ich gar nicht nachgefragt. Ah ja. Es soll aber sehr modern sein. Was? Na, unser Haus. Ach. Ja. Nee. Doch. Oh. Da war ja auch nicht billig, die Reise. Das ist halt total schon billig. Ey, und ja, so ein Haus, das kostet auch scheiße Geld. Ja, sicherlich. Da muss das Dach neu gemacht werden. Regnet es eigentlich auch gut? Kohlen jetzt gerade bei dem Wetter, ey. Die Heizungsrohre, die Wasserrohre ja frieren ein und platzen. Das kostet doch alles Geld. Ja, sicher. Captain Kirk, bitte kommen. Ah, wieder ein Funkspruch für dich. Ja? Ja, geh mal ran. Hallo. Ja, Kirk? Na, rate mal, wer hier ist. Wo hast du jetzt wohl angerufen? Captain Kirk? Na, aber. Es wird höchste Zeit, dass wir uns unterhalten. Wie meinst du das jetzt? Sind fremde Wesen an Bord? Haha, die sind jetzt. Sind fremde Wesen an Bord? Quatsch. Wir blinde Passagiere. Natur und genaue Beschreibung dieser Wesen. Ich glaube, der glaubt uns nicht. Ich habe echt so ein bisschen den Verdacht, das wird heute kein vernünftiges Gespräch mehr. Ja, das stimmt. Woher wissen Sie das? Das Radio, ey. Wenn im Radio was gesagt wird, dann stimmt es. War nur ein Test. Ha! Ich rufe später zurück. Och, nee. Den hast du erstmal abgewimmelt. Ja, ich bin ja voll cool. Super. Aber ich hätte Kosmonaut werden können. Ja. Mit meinem scharfen Bussard-Artchen. Durchsetzungsvermögen. Genau. Ja, ich habe mich erstmal ein bisschen hingelogen. Sag mal, du kannst doch jetzt nicht schlafen? Wieso nicht? Wir haben noch Zeit. So ein bisschen träumen. Klar, oder? Lass uns ein bisschen träumen. Ja. Basketball, NBA. Aber doch nicht von sowas, Jürgen. Ja, von den unendlichen Weiten des Weltraums und dem Mond. Oder so. Gibt's da nicht irgendwie eine schöne Ami-Vokabel? Du musst doch nur mal aus dem Fenster schauen und den Mond betrachten. Da hat's so der Mond. Und erst mal betrachten als schnöden Himmelskörper. Ja. Und dann aber gleich als Lunatismus, Lykantropie oder die Solarpräzession verursachen das Moment. Das ist utopisch. Doch irgendwie aufs total krasseste Romantik. Sag mal, jetzt fällt mir gerade was völlig anderes ein. Ja. Wir reden über ein hochromantisches Thema. Ja, Mond. Ich finde es total romantisch am Mond. Jetzt ist der Umstand eigentlich das. Dazwischen. Ich bin doch gerade bei der hochromantischen Themenentfaltung. Ja, tut mir leid. Ganz ruhig. Es tut mir leid. Mond. Mond. Blaue Sommernächte. Blaue Sommernächte. Der See. In ihm spiegelt sich der Mond. Spiegelt sich der See im die Mond. Die Wellen schlagen ganz sacht. Schlagen sacht. Den Strand. Also die schlagen nicht, sondern streicheln quasi zärtlich den Strand und ziehen sich langsam wieder zurück. Das ist eine gute Idee, sich zurückziehen. Sag mal, du kannst doch jetzt nicht schlafen. Ich kann alles, ich bin Nummer eins. Och, Mensch. Außerdem sind wir bestimmt noch ein paar Tage unterwegs. Ja, ja. Und außerdem will ich mir noch ein paar Gedanken machen. Also in Bezug auf das Jahr 1997. Ja, ja. Ja. Wie lange so eine kleine Rakete zum Mond braucht und ob der debile Funkkontakttester sich nochmal bei unseren beiden Kosmos-Touristen meldet, erfahren wir vielleicht nächste Woche, wenn es wieder heißt... Schweine im Weltall. Quatsch. Die Mondreise. Aber gerade noch hingebogen, David. Hier der folgende Beifall gilt dir und Fanny van Dan. Super, oder? Beifall. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden, über jeden geheimen Traum. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles lachen, viele Sachen zusammentun. Man könnte sich neue Schuhe kaufen und auf Partys gehen. Man könnte City laufen und auf gute Musik stehen. Und man könnte die Nacht durchtanzen, ohne auszuruhen. Man wäre unbeschwert und den ganzen Tag gegen Einsamkeit immun. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden, über jeden geheimen Traum. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles lachen, viele Sachen zusammentun. Man könnte stundenlang versuchen, ein Rätsel zu lösen. Man könnte Billigflüge buchen und in der Sonne dösen. Und man könnte richtig traurig sein, aber ohne Depressionen. Und man könnte einer Meinung sein, ganz ohne Diskussionen. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden, über jeden geheimen Traum. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles lachen, viele Sachen zusammentun. Und nichts könnte uns trennen, gar nichts auf der Welt, bis uns eines Tages derselbe Mann gefällt. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden, über jeden geheimen Traum. Hey Kinder, das war Fanny van Dan. Das ist die Sendung, in der wir alle Freundinnen sein können. Toll, hm? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ja, super. So, jetzt erstmal Lutz. Ja, hallo. Lutz, Thema ist klar. Ja. Tankstellenerlebnisse, beziehungsweise sagen wir mal tankstellenrelevante Erlebnisse. Ja, relevante Erlebnisse. Nee, sollst du ja jetzt nicht erzählen, sondern du bist ja jetzt Hörersprecher. Du sollst jetzt einfach die Erwartungen der Hörerschaft an so eine Sendung artikulieren. Also ich habe mal so ein paar Gedanken gemacht, wozu so eine Tankstelle überhaupt dient eigentlich. Ne? Ach so, so gehst du das an, das ist ja auch interessant. Ich meine, man hat ja nicht so viel Zeit gehabt, sich da so ein korrektes Skript auszuarbeiten. Insofern habe ich mir erstmal als Überpunkt genommen, wozu dient so eine Tankstelle. Ja, und man hat auch gerade keinen persönlichen Referenten an der Hand, oder? Nee, weniger. Ja, das ist auch blöde. Ja, eben. Aber mir ist erstmal klar geworden, dass eine Tankstelle eigentlich ein Treffpunkt von wirklich allen sozialen Schichten ist. Ne? Jeder muss dahin, ob du nun halt sozial ganz weit unten stehst oder ob du halt irgendwo recht halt oben angesiedelt bist. Ja. Also man trifft sich dort. Ne? Ja. Das hieß jetzt aber, was die Sendung betrifft, dass du auch erwartest, dass jetzt Vertreter unterschiedlichster sozialer Schichten anrufen. Mit Sicherheit, ja. Davon gehe ich aus. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Warum nicht? Na, weiß ich, weil ja die Radiolandschaft immer so sauber sortiert ist. Bei Fritz dürfen immer nur Junge anrufen und sagen wir mal, bei Deutschlandradio dürfen nur alte Säcke anrufen. Verstehst du? Ist ja ganz sauber getrennt. Ja. Ja, und bei 100,6 haben sie die Idioten. Und sagen wir mal, bei RS2 haben sie die Biker, Berliner Rundfunk, Taxifahrer, ist ja alles voll sortiert. Ja, stimmt, das ist richtig. Aber ich kann nicht beruhigen, ich kenne viele Leute in mehreren Altersschichten, die also abends auch Fritz hören. Weil also, abends wird es ja auch ganz nett, denn tagsüber ist es teilweise nicht zu hören, aber abends wird es immer nett. Ja, richtig, auch sagen wir jemand, der 48 Jahre alt und arbeitslos ist? Fällt mir so momentan, so spontan keiner ein. Siehst du, der hört 100,6 wahrscheinlich. Das ist richtig. Ah ja, wobei ich will jetzt irgendwie 48-jährige Arbeitslose nicht diskriminieren. Das ist richtig. Das muss man auch nicht machen. Nee, das wäre falsch von mir. Aber tanken muss ein 48-jähriger auch ein 48-jähriger Arbeitslose sein. Ja, aber der wäre es unter Umständen jetzt ja nicht, dass so eine tolle Sendung ist, wo er gewissermaßen seine tollen Tankstellenerlebnisse erzählen könnte. Das ist natürlich schade. Vielleicht ist der 48-jährige Arbeitslose gerade mit einem geliehenen Auto unterwegs, muss gerade tanken und hört dann an der Tankstelle deinen Sender. Also, nee, an der Tankstelle stellen die auch lieber so gefällige Sender ein. Nee, meine Tankstelle hört immer Fritz. Ach, ehrlich? Ja. Ja. Hier die Tankstelle, wo ich immer tanke, die haben eh mal Fritz gehört. Da lief gerade, also das war also jedenfalls Dienstag, irgendwie Soundgarden mit Johnny und dann aber nie wieder, ist klar, oder? Ich hab wirklich den üblen Verdacht, dass sie, sagen wir mal, noch eine Dreiviertelstunde so hier in meine Sendung drin gehört haben. Und dann war irgendwie klar, dann haben sie versucht, das Radio einzutreten. Ich habe mich nicht mal mit denen unterhalten, wer den Sender einstellt. Ah. Und das macht der Chef. Und das steht irgendwo ganz weit weg, das Radio. Also der einzelne Verkäufer hinterm Tresen kommt ja nicht ran. Eben die Leiter ist weggestellt, ja. Ja, und dann müssen die den also so fertig gemacht haben, ihren Chef, dass der jetzt immer wieder dann nur noch irgendwelche so debilen Sender einstellt. Ja, mich betrifft es nicht, ich höre keine debilen Sender. Ja, gut. Ja, also pass auf, ich habe mir mal so ein paar Stichpunkte halt gemacht, wofür ich denke, so eine Tankstelle eigentlich gut ist, wofür sie dient. Zum Ersten halt gesagt, der Querschnitt durch alle sozialen Schichten. Mhm. Zum Zweiten natürlich eine Versorgung mit Benzin, keine Frage, ne? Ist halt Pflicht. Dann eine Versorgung halt auch mit Gütern. Ach, das glaube ich sekundär, die Versorgung mit Benzin. Ja, wird es sagen wir immer mehr, denke ich mir, keine Frage. Wenn man sich die Tankstellen anguckt, da wird ja dann doch immer mehr von der Versorgung mit Gütern vom täglichen Bedarf, also Zigaretten, Bier und Zeitungen und ja. Schokolade und was noch alles. Das ist ja auch nur so ein Punkt, den ich halt nicht mit drauf habe. Dann ansonsten, was ich also oft beobachte, weil ich heute häufig auf Tankstellen halt bin, ist es wirklich ein Kontakthof oft geworden für Tiefergelegte, sag ich mal. Ach, ehrlich? Ja. Du meinst wirklich so eine Art Tankstellenstrich? Ich denke mal schon, ja. Ach, ist ja interessant. Habe ich eben gerade überlegt, weil du dann so von sozialen Schichten und Treffpunkten gesprochen hast. Aber das konzentriert ist doch mal so eher Oranienstraße oder dann so 17. Juni runter oder ja, wie's ich wo. Aber da noch nicht an Tankstellen, oder? Ja, so in der Nähe. Gibt es da echt so eine Art Puff-Tankstelle? Nee. Ja, das weiß ich noch nicht. Also da könnte ja mal jemand anrufen. Das wäre interessant, oder? Ja, finde ich auch. Weil das ist ja, sagen wir mal, auf der Straße ist ja doch in gewisser Weise verkehrsgefährdend, oder? Ja, richtig, ja. Man sieht dann immer so schnittige, schwachsinnige BMW-Fahrer dann zum Beispiel die Oranienstraße da runter deppen, den Blick immer irgendwie zur Seite. Wenn es irgendwie besser verdienende sind, haben sie ein Goldkettchen im Hals und Funktelefone und telefonieren gleichzeitig. Genau. Und überfahren natürlich nette junge Menschen wie mich. Die dann möglicherweise auch nach Frauen kicken, aber dabei die Straße überqueren. Da könnte man wieder auf deine Größe Rückschlüsse ziehen. Ja, das ist ja. Und dich nicht so richtig ziehen. Naja, also pass mal auf, sagen wir, über einen BMW-Kühler kann ich nur allemal rüberkicken. Ja, aber tiefer gelegt. Da müssen die schon mit dem Laden. Ach man, ja, ansonsten habe ich hier halt noch stehen, dass es da so wo wir auch gerade so bei tiefer gelegten Sachen halt wären, dass es da wirklich eine gute Möglichkeit gibt zur Bi- oder zur monogeschlechtlichen Kontaktaufnahme, so Marke. Darf ich Ihnen helfen, die Wischer zu wechseln? Insofern kann man da auch wirklich so... Die was zu wechseln? Die was? Die Wischer. Die Wischer? Ach, toll. Oder darf ich Ihnen den Reifen aufblasen? Ehrlich? Das ist auch eine Möglichkeit, ne? Ja. Ich glaube, so kann man Menschen kennenlernen, keine Frage. Ach, hast du schon, also jetzt sag mal ganz ehrlich, hast du schon mal jemanden so kennengelernt? Ja. Bist du jetzt eher, eher so homo- oder bi-geschlechtlich? Mehr so mono. Mehr so mono. Ja. Ach. Aber da hast du echt... Aber mit meinem gut... Hast du Ahnung von Autos? Weil ich bin schon eher jetzt bierschlechtig, aber ich habe echt ein Problem mit meinem Auto. Sagen wir mal so, alles was so Wischerblätter wechseln angeht oder mal, also ich weiß auch, wo der Stutzen reinkommt, ne? Und da toll! Nicht? Ja. Ansonsten, was habe ich halt noch hier? Warte mal. Sag mal, hast du dich da mal jetzt mit einem mit so einem Bisexuellen ausgetauscht? Einem Heterosexuellen ausgetauscht? Ob jetzt, sagen wir mal, Tankstellen für Homosexuelle attraktiver sind als für Heterosexuelle? Nö. Könnte man das so pauschalisieren oder so eine Grundaussage treffen? Nö. Nee? Findest du nicht? Nö. Na, hätte er sagen, ich weiß nicht, war jetzt bloß irgendwie so eine Frage, also war so eine Frage, habe ich selber überhaupt noch nicht verglichen oder mir überlegt. Finde ich aber, könnte ich in die Wischer blenden. Ja, da werde ich ja mal drauf achten. Na, ist doch mal, Da hat mir doch keiner angeboten, Wischerblätter zu wechseln. Weder männlich noch weiblich. Naja, gut, das ist Typ. Wobei, da würde man natürlich schon misstrauisch werden, oder? Wenn es eine Frau ankäme. Ja, durchaus. Und zu einem Typ sagt, darf ich ihnen die Wischblätter wechseln? Dann würde er denken, die hat einen Schuss, die Alte, oder? Naja, könnte auch sein. Ja. Man würde nicht davon ausgehen, dass es jetzt möglicherweise eine nette Offerte ist. Nee, so richtig. Komisch. Ansonsten, was habe ich ja. Das funktioniert unter Männern besser. Insofern sind Tankstellen doch für Homosexuelle besser geeignet, glaube ich. Durchaus, wobei homosexuell her auch. Einfach vom Kontext. Ja. Ja. Nee, ansonsten habe ich halt hier noch, ich meine, das war mir wirklich nicht so lange Zeit, sich Gedanken zu machen über Tankstelle. Das ist eigentlich so ein Thema, was man ja Tag für Tag nutzt, man Tankstelle, macht sich kaum Gedanken darüber. Und wenn man jetzt mal so diese 8-9 Minuten nicht eben hatte, da kriegt man auch nicht so ganz viel auf die Reihe. Habe ich aber noch sowas drinstehen, dass also die Tankstellen immer mehr zu so einen heißen Hexen auch umfunktioniert werden. Ne? Das ist ja nun inzwischen so, dass du da auch essen kannst, bis zum geht nicht mehr und kriegst deine Sandwiches da und alles. Insofern ist das also wirklich auch eine Versorgung von kulinarischen. Das stimmt. Ja. Und ist vor allen Dingen, dann ist eine Tankstelle eigentlich ehrlicher als viele Restaurants, oder? Da verschwindet dann so ein Idiot in der Küche und schaltet da irgendwie die Mikrowelle an. Ja. Und in der Tankstelle machst du es selber, oder das ist einfach irgendwie klar. Ja, wobei es absolut was ist. Ist Mikrowellenfraß. Absolut pervers. In so einer Gaststätte stehen sie, wir haben hier leckeres Seelachsfilet. Ja, und dann war das aber irgendwie so schwer an der Pappe angefroren, dass du dann irgendwie, wenn du das umdrehst, siehst du, dass das Verfallsdatum schon längst überschritten ist. Ja, dann machen sie da die Verpackung mit heiß, die Idioten. Ja, das Letzte, was ich hier noch so stehen habe eigentlich, was ich noch ganz nett finde immer, ist, wenn man nachts tanken geht, weil ich halt nachts auch arbeite und es öfter halt auch dann nachts mal unterwegs an den Tankstellen, dass man da wirklich immer öfter das Gefühl hat, man spricht mit so einem Strafgefangenen hinter Panzerglas da halt auch, wenn man nicht reinkommt, man muss durch so ein komisches kleines Guckloch da mal sprechen und der versteht einen kommen durch die Sprechanlage, wenn man dann da wirklich das Gefühl vermittelt, so man spricht damit zum Schwerstgefangenen, der Quarantäne lebt. So ja, ist klar, eher so eine Art also Stammheimersatz gewissermaßen. So Hannibal Lecter-mäßig, weißt du? Ja, naja, Lecter-mäßig. Oder dahinter so Gudrun Enslin oder Andreas Bader oder irgendwie so hochgefährliche Terroristen, die dahinter Panzerglas gesperrt wurden. Durchaus. Und weil es natürlich halt ein Punkt ist, den man überhaupt nicht vernachlässigt. Ja, vielleicht so eine Art Denkmal für die RHF, die Nachttankstellen. Ist ja bloß eine Interpretationsfrage. So als alltägliches Denkmal. Ja. Und halt ein Punkt, der dich bestimmt auch erfreuen wird, dass man dran denkt, was auch wirklich sehr wichtig ist, dass man da Hirschmann-Antennenpflegetücher kauft. Hirschmann-Antennenpflegetüchlein, stimmt. Ne? Ja. Habt ihr übrigens lange euch nicht mehr drüber unterhalten, muss ich sagen. Naja, ich kann ja, John, der ist ja nur eingedeckt mit Hirschmann-Antennentüchern, zumal er den nie genutzt hat. Nie genutzt? Nee, na, ich, Sendung für Sendung 4, 5, 6 Mal bringe ich ihm hochattraktive, tolle, super praktische, auch gut attraktiv verpackte Hirschmann-Antennen-Pflegetüchlein mit. Hm. Und der Idiot lässt diese in der Wohnung rumliegen. Ja, vielleicht weiß er nicht genau, wofür es nutzt. Also, nee, fast so eher, im Grunde, wenn es jetzt, sagen wir mal, so ein Sexprotz wäre, wie so jemand, der so Kondome rumliegen lässt. Also, weil auch so ungefähr die... Dann würde er die Tücher für die Intimpflege nutzen. Die schlossen, ja, wobei jetzt mit den Kokosnüssen jetzt irgendwie, bin ich mir doch ein bisschen misstrauischer, was Johnny so betrifft, im Alltag und so. Weiß ich nicht so genau. Vielleicht hat er doch auch so ja Sinn gehabt mit den Hirschmannschen Antennenpflegetüchlein da. Gut, wunderbar. Ey, dann hast du jetzt hier wirklich ein tolles Gerüst für die folgende Sendung. Also eigentlich so eine Erwartungs- und Forderungskatalog, der jetzt gewissermaßen Rundfunknehmer an den Rundfunkgeber formuliert. Ja, die Tankstelle als Begegnungsstätte unterschiedlicher sozialer Schichten, als Benzin und aber auch im weiteren Sinne Versorgungsstelle, als Kontakthof, als Schnellrestaurant, als Denkmal für die RAF-Gefangenen und als Versorgungsstätte für Hirschmannsche Antennenpflegetüchlein. Ja, und als Möglichkeit zur Kontaktaufnahme von, ja, so. Kontakthof, habe ich gesagt. Ach ja, stimmt, sag das ja. Gut. Ja? Also habe ich jetzt abgekürzt, Kontakthof. Ja, klar. Ist nicht gerade so ein schönes Wort, oder? Das klingt doch irgendwie. Ja, im Osten gab es ja mal Jugendwerkhöfe. Ja, kann man, das war so Knast für Junge. Machen wir noch eine Kontaktstelle draus. Kontaktstelle? Ja, so einmal Kontakt und dann von Tankstelle. Man, wie heißt denn das in diesen schwulen, habe ich wieder vergessen, in schwulen Restaurants so Darkroom, Darkroom, ja, oder? Darkroom oder was, ja. Darkroom wäre natürlich, ja, nicht schlecht, dann könnte man... Dann nennen wir das einfach angehen. Als Stichwort, sagen wir mal Darkroom. Ja. Ja, also als beleuchteter Darkroom quasi. Ja, großartig. Gut, Tankstelle als beleuchteter Darkroom. Wunderbar, Lutz! Ja. Es war großartig, mit dir zu telefonieren. Ja, hat mir auch Spaß. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt... Nicht mal sprechen, weil sonst bin ich meist so, dass ich mir das aufnehme halt und dann das nachts auf meiner Zeitung zu hören höre, weißt du? Ach, was machst du denn? Ich trage Zeitungen aus. Morgens halt so. Eigentlich studiere ich, sage ich mal so. Also ja. Eigentlich, aber irgendwo halt im Moment auch nicht, weil ich ein bisschen aussitze halt aufgrund von Kindererziehung auch. Ja. Ey, sag mal, sind die Zeitungen immer genau abgezählt? Ja. Ich krieg die Ausgabestelle morgens halt und dann sind sie wirklich auf Feller und Fertig. Ist ja komisch. Bei mir, da habe ich habe mal so ein Vierteljahr lang den Verdacht gehabt, dass bei mir gerade das Ende der Zeitungsaustragetour war. Da lagen so in dem, die haben ja oft so im Hausflur dann so Pappkartons, wo dann die Werbung und so Papier reingeschmissen wird. Und da lagen immer drei Zeitungen drin, aber so in verschiedenen, also drei Berliner Zeitungen und fünfmal Morgenpost und zweimal Tagesspiegel und so. Weil da dachte ich immer, da ist die Tour zu Ende, der hat eine Zeitung über, schmeißt du da rein. Und das fand ich aber prima, das war im Grunde wie ein Abo. Ich habe dann irgendwie, also, habe eine Zeitung abonniert und habe mir eine Berliner und einen Tagesspiegel mitgenommen. Ja, sicher, ansonsten spricht dein Zeitungs. Ja, wo trägst du aus, dass du vielleicht mal... Ich trage... wieder Überschüsse, wie? In der Heerstraße. In der Heerstraße, ah nee, das wäre jetzt doch ein zu großer Umweg, wieder morgens immer noch eine Zeitung zu holen. Ja, gut. Also man hat morgens Zeitung übrig eigentlich, sag ich mal. Du hast ja immer so ein Ersatzexemplar mit bei. Und, ja, ach schade, ich kann jetzt ja nicht meine Adresse durchgehen, wenn jetzt, sagen wir mal, so ein Zeitungsausträger zuhört, der da bei mir in der Gegend ist, der soll immer die überflüssigen Zeitungen bei mir da unten im Mülleimer werfen. Ich freue mich drüber. Machst einfach einen Zettel in den Hausflur, vielleicht kriegst du das so nach oben, ist auch kein Problem. Ja, ja. Gut. Ne? Hey Lutz, vielen Dank für deinen Anruf. Kein Problem. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. So, Lemmy. Gleich müssen wir nicht den Anrufbeantworter abfahren, sondern das andere Band. Und das muss ich jetzt erklären. Also, jetzt wurde jetzt mit Lutzens Hilfe, der ganz großartig die unterschiedlichen Aspekte von Tankstellenerlebnissen hier skizziert hat, schon erwähnt. Ich habe jetzt so einen Beitrag quasi zu liefern, der akustischer Art ist und zum Zuhören ist und in dem sich vereinen beleuchteter Darkroom und Versorgungsstelle und im weiten Sinne Begegnungsstätte. Denn ich habe festgestellt, es gibt ja so ein paar Sachen an Tankstellen, die nur an Tankstellen gibt. Es gibt eine Menge Sachen an Tankstellen, wo man denkt, warum müssen die hier an der Tankstelle liegen? Zum Beispiel LL Cool J CDs, was schon ein bisschen seltsam ist. Das Bier da ist, hat seine Ordnung. Das Benzin da ist, hat seine Ordnung. Dass ein Wagenheber da ist, hat seine Ordnung. Dass Alkohol da ist, hat für eine unmittelbare Tankstelle eigentlich nicht seine Ordnung. Aber Sonntag macht das extrem Sinn zum Beispiel. Dass man da manchmal belegte Brötchen kriegt, finde ich auch großartig. Aber das ist zum Beispiel Parfum, völlig idiotisch. Oder so Quarkbärchen, die, wenn man vorbeiluft, machen. Die hatten hier in der Tankstelle nämlich irgendwie echt ein Vierteljahr lang und die sind verrückt geworden, die Verkäufer, weil natürlich, die standen direkt neben dem Eingang, jeder, der darin ist, dran vorbei und dann hat das Ding gemacht. Also warum ist jetzt so was an der Tankstelle eben? Und dann gibt's aber Sachen, die gibt's, glaube ich, tatsächlich nur an Tankstellen, nämlich ganz, ganz großartige, voll super hoch unterhaltsame, extrem schwach, also so debilen, erotische Telefonsex-Kassetten und die habe ich mir neulich auch mal gekauft und habe wirklich eine tolle Schleuderfahrt gehabt. Bin nach Hannover gefahren und habe im Auto gesessen und immer nach rechts und nach links und nach rechts und nach links und den Fuß nicht mehr aufs Jassi gekriegt und so. Das war hochgefährlich, weil es super amüsant war. Telefonsex-Kassetten und der Kollege, der hier auch den halbautomatischen Anrufbeantworter bedient, ich sage mal seine Nummer durch. ist die 0331 für Potsdam 721 39 32. 0331 für Potsdam 37. 0331 für Potsdam 721 39 32. Da kann man jetzt quasi gleich anrufen, wer hier nicht durchkommt und Tankstellenerlebnisse auf Band sprechen. Der Kollege hat jetzt einen schicken Zusammenschnitt so einer Telefon-Sex-Kassette gemacht. Ich muss vielleicht nochmal erklären, es sind offensichtlich Idioten, die Texte schreiben. Und dann kriegen sie irgendwelche Mädels drin, die offensichtlich aus Holland stammen, im Ruhrgebiet Deutsch sprechen gelernt haben und dann diese Texte vorlesen müssen. Man hört, wie die das Papier umblättern und man hört einen tollen Dialekt und man hört super gelangweilt den Versuch, erotische Texte halbwegs irgendwie über die Runden zu bringen. Telefonsexkassetten an Tankstellen, großartig. Hallo, hier spricht Susanne. Bist du auch so geil wie ich? Puh, aber ein paar Minuten gehe ich zum Strand und eine kleine Idee ausführen. Wenn das gelingt, dann wird es wohl ein gewaltiger Strandtag. Weißt du, was ich machen werde? Ich gehe Männer verrückt machen, ja. Puh, mein Fickloch wird schon ganz nass und na, komm mit, dann kannst du es auch mitmachen. Kannst du es auch mitmachen? Puh. Die Männer reagieren genauso, wie ich dachte. Boah, ich lieg lecker im warmen Sand und du weißt wohl, wie es geht am Strand. Die Männer gucken nach den schönen Mädchen und ich gucke ihnen ganz stramm zwischen die Beine und dann ist es um sie geschehen. Oh, du solltest mal die dicken Knubbel sehen, Knubbel sehen. Die Schwänze fangen direkt an zu wachsen und komm hier, Mann, nicht so prüde. Ich fress dich nicht auf. Komm lecker neben mir. Er schwitzt und schwitzt. Sollen wir ein stilles Plätzchen aufsuchen, wo wir ungestört sind? Oh ja, komm hier mit deiner großen Ficklatze. Und tu dein Höschen aus. Oh, ich will da ganz dran kommen. Oh ja. Er wird noch viel größer, wenn ich daran lecker und sauge. Und ich massiere die leckeren Hoden von dir. Ich fühl's durch meinen ganzen Licham ziehen. Komm hier mit deinem leckeren Schwanz, ja. Stoßen zwischen meine Tititititen und drehen rauf und runter und was lecker. Wenn du so weitermachst, dann spritze deinen ganzen Liebessaft über mein. Ich find alles gut. Ich bin so heiß. Meine freie Hand fährt auch schon zu meiner Möse und der bleibt stoßen und genau zwischen meine Tititititen und ich sehe die große lila Eichel. Tief, ich komm, das war jetzt ein bisschen Werbung, oder? Ist ja noch 11. Komm mal. Lecker neben mir liegen. Hallo, wer bist denn du da? Hallo, hier ist die Michaela. Tag, Michaela. Hast du auch schon mal eine tolle Entdeckung an der Tankstelle gemacht? Sachen, die man nur an Tankstellen kaufen kann? Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich zu diesem Punkt jetzt weniger zu sagen habe. Ach so, schade. War das nicht großartig? Was du da eben vorgespielt hast? Ja, eine super darstellerische Leistung. Ja, es war unheimlich erotisch, doch. Eine langweilte Frau liest einen schwachsinnigen Text. Ja, war klasse. Ja, klasse. Michaela. Also, als du das vorhin nämlich angefangen hast zu sagen, wollte ich eigentlich schon gerade das Radio ausmachen und schlafen gehen. Und da fiel mir nämlich was ganz Witziges ein, was mir da passiert ist. Ich hoffe, also es ist jetzt für andere Leute vielleicht gar nicht so witzig, aber... Du hoffst, dass es für andere Leute nicht witzig ist? Nee, das habe ich nicht gesagt. Nee, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass es für andere Leute vielleicht gar nicht so witzig ist. Ach so. Aber mir fiel es gerade so ein, als du das so sagtest, was das Thema des heutigen Abends sein soll. Und zwar habe ich, als ich damals meinen Führerschein gemacht habe, nämlich von meinem damaligen Freund das Auto gekriegt und dann hat er gesagt, so und jetzt, wenn du den heute geschafft hast, den Führerschein, dann gehst du mal zur Tankstelle und dann kannst du ja mal auftanken und mal durch die Waschanlage fahren und so. und Öl nachfüllen lassen. Und dann habe ich gesagt, ja klar und ganz locker und habe ja schon tausendmal zugeguckt und so, als ich noch keinen Führerschein hatte. Und dann bin ich dahin und dann war das so, dass man da in so eine, also die Tanksäulen, die waren so alle nebeneinander, weißt du? Und da musste man so reinfahren und diese Schläuche immer schon gar nicht so lang gewesen. Und auf jeden Fall bin ich da reingefahren mit dem Auto und habe also so blöd gestanden, hinten erstmal mit dem Reifen obendrauf, dass ich also gar nicht tanken konnte. Und schon kommt ein Typ an und bietet dir an, die Wischerblätter zu wechseln. Ja, fast, genau. Da kam wirklich einer und hat mir angeboten, dass er mir das Auto halt so fährt, dass ich hinten wieder mit dem Reifen runterkomme. Und ja, also das gibt einfach so Situationen im Leben, die vergisst man nicht, weil die so super peinlich sind. Und dann habe ich so gedacht, naja, mit dem Tanken ist jetzt auch nicht so schlimm, das kann ja mal passieren. Und dann bin ich hinten hinter diese Ecke gefahren, das ist eine relativ große Tankstelle. Und da war dann diese Waschstraße und da muss man ja auch so ganz komisch reinfahren immer. Ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch so ist, dass da muss man genauso auf diesen Dingen... irgendwie so in so komischen Spuren, genau, ne? Genau, und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es halt, dann leuchtet diese Lampe immer, diese rote. Und die leuchtete halt die ganze Zeit. Und ich bin da echt gefahren. Ich hab so ein Herzklopfen gekriegt. Ich habe richtig gemerkt, wie mir das Blut im Kopf schießt. Und habe gedacht, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann konnte ich auch nicht mehr raus, weil hinter mir standen auch schon 5 Leute. Dann bist du eher wahrscheinlich nicht so eine Tankstellen-Fanin. Weil du Tankstelle immer mit extremer Peinlichkeit assoziierst? Ja, also mir ist eigentlich nie schnell was peinlich. Aber wenn man in so einer Situation ist, die sowieso neu für einen ist, weil man also gerade einen Führerschein hat und so und sich noch nicht so auskennt mit diesem ganzen Kram. Wie lange ist das jetzt her? 8 Jahre. Und wenn du dir jetzt mal dieses peinliche Erlebnis wegstreichst, ja. Wie würdest du jetzt in deinem gesamten Lebenszusammenhang, von, sagen wir mal, Männern, Beruf, ab und an mal im KDW bummeln gehen, Paris-Reise, Sonnenurlaube, wie würdest du da Tankstellen einsortieren? Welchen Stellenwert haben die für dich? Also schon relativ hohen, weil zum Beispiel Tankstellen für mich auch immer praktisch sind, weil ich pack das immer irgendwie nicht, wenn ich auf eine Party eingeladen bin, rechtzeitig noch eine Flasche Wein zu besorgen oder so. Und weil ich so ein Langschläfer bin und dann fahre ich halt abends immer noch an die Tankstelle. Ja, fährst du auch manchmal mit dem öffentlichen Personennahverkehr so? Ich habe zur Zeit, also ich kriege Bussen, Straßenbahn? Auto. Ja? Du hast jetzt längere Zeit kein Auto gehabt. 2 Jahre habe ich gerade. Ja. Und wenn du jetzt ganz grundsätzlich, ohne dass du ein Auto hast, wofür würdest du plädieren? Dafür, dass es an, sagen wir mal, Bushaltestellen Sitzgelegenheiten gibt oder Tankstellen? Nee, Tankstellen. Tankstellen sind wichtiger als Sitzgelegenheiten an Bus, Wartehäuschen. Auf jeden Fall. Gut. Ja. Das ist eine klare Aussage. Da danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja, gern geschehen. Tschüss. Ciao. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ach, das ist so ärgerlich, dass man natürlich im Radio eigentlich keinen Einfluss darauf hat, wie lautet beim Hörer im Radio rauskommt. Sonst wär toll, jetzt vollen Alarm zu machen, würde ich hier die Sirene schrillen lassen. Schrillen lassen. Hallo. Hallo? Ja, wer bist denn du? Weiß ich nicht, ob ich das jetzt sagen sollte, aber. Hey, denk dir einen Fantasienamen aus. Okay. Nehmen wir einfach an, du bist Humphrey Bogart. Ja, zum Beispiel. Ja, du musst doch ein bisschen cooler sprechen. Nehmen wir doch nicht an, Humphrey Bogart. Nee, doch. Sagen wir lieber mal, Erik ist klein, aber den wirst du nicht kennen. Wie alt bist du? 18. Ah, schon scheiße. Wieso? Naja, da hast du ja, sagen wir, Führerschein hast du vielleicht ein halbes Jahr, oder? Nee, ich bin fast dabei. Du bist noch dabei? Ja, also. Sodass du jetzt Tankstellen aus erster Hand ja nicht kennst, ich oder? Ich will was anderes wissen, warum ist 18 scheiße? Ich meine, ich kann jetzt in die Bibliothek gehen und so, das ist doch nicht schlecht. Nee, das ist super. Na, deswegen ja. Ja, na sag ich doch. Na gut. Ja, ist ja jetzt, das war jetzt nur eine andere Formulierung von mir. Ja, du kannst. Aber wir meinen, glaube ich, bitte selber. Ja. Ja? Gut, also zu Tankstellen, ja? Ja. Aber da hast du jetzt, sagen wir mal, eher die Perspektive an der Hand vom Fati in der Tankstelle, oder? Im entferntesten Sinne kannst du schon so sehen. So, jetzt ganz grob. Ja, also du bist ja jetzt noch nicht so selber Tanker. Nee. Ja, oder selber verzweifelt am Wochenende Bierholer. Doch, ich war schon mal an der Tankstelle, so am Samstag war das. Ja, schon mal ist jetzt, aber sag mal, wenn du jetzt sagst, wie oft warst du in deinem Leben insgesamt in der Tankstelle, kannst du das ungefähr schätzen? 80 Mal? Nee, 57 Mal. 57 Mal ungefähr. Ja, etwa. Und eh mal jetzt aber schon selbstständig. Wie? Eh mal aber selbstständig und jetzt lass uns aber über die 56 anderen Mal reden. Ja? Ja, gut. Du jetzt wahrscheinlich in der Höhe, sagen wir mal, des Süßigkeitenregals. Ja, die Augen voll auf Mars. Ich bin 1,80. Ja. M&M und Nuts. Ja? Okay. Und der Vater nestelt nach der Geldkarte und du nölst von unten hoch. Ja, okay. Und dann, wie endet es? Ist völlig klar. Zack, hast du dir eine gefangen. Ja. Insofern, Tankstellen, Kacke. Wir lachen. Super. Nee, ich habe jetzt deine Gespräche geführt. Ich danke dir aber trotzdem für deinen Anruf. Nee, du willst wahrscheinlich jemanden grüßen, oder? Nee, wollte ich eigentlich nicht. Sondern? Ich wollte nur Sandy bitten, dass sie mit mir morgen spricht. Okay, alles klar. Ey, Sandy, mach es nicht. Du siehst, wir verabschieden uns erstmal. Tschüss. Okay, tschüss. So, jetzt noch ein väterlicher Rat an Sandy. Lass es lieber sein. Du hast eben erlebt, wie das aussieht, wenn man mit dem redet. Man muss alles selber sagen und das ist nicht schön. Sandy, such dir jemand anders, wo man mal eine Frage stellt und dann redet der los. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo, hier ist Roland. Roland? Ja. Tag, Roland. Ja, also ich find irgendwie bei dem... Roland, das wäre doch jetzt schön, wenn du auch Tag sagen würdest, ja, oder? Tag. Ja? Also ist für mich zwar nicht mehr ganz Tag, aber was soll's. Ja, wir können Moin sagen. Ja. So, aber wenn ich jetzt gute Nacht sage, dann schläfst du wahrscheinlich, erwartest du zweitens gleich einen Kuss von mir und dann schläfst du sofort ein, oder? Bloß nicht. Von daher muss man ganz vorsichtig sein, was man im Radio sagt. Und guten Abend wäre doch auch ein Hohn. Halb zwölf, das ist gleich halb zwölf. Da guten Abend zu sagen, ist doch idiotisch. Ja, bleiben wir einfach bei Hallo, oder? Nee, Hallo ist doof. Hallo ist kein wirklicher Gruß. Hallo ist so unverbindlich. Gut. Ey, guck mal, wir haben doch hier die Chance, wirklich irgendwie uns nahe zu kommen. Ja, ich meine zwar nur per Telefon. Mhm. Aber ich finde, du bist eher ein netter Typ. Kann man und du sagen, hältst, glaube ich. Du hältst mich wahrscheinlich auch für eine vertrauenswürde, ernsthafte, sensible Person. Ja, sonst würdest du doch nicht so eine verantwortungsvolle Sendung im Radio. Richtig. Sein. Und denkst, oh, den wollte ich mal anrufen und wollte ich jetzt mein Innerstes offenbaren und so. Und jetzt so ein Gespräch wäre möglich. Aber das ist doch Hallo natürlich voll abturnt. Okay. Oder? Da denkt man doch, man hat jetzt irgendwie fette, fette Tennisschuhe an und eben eine Hose, wo der Schritt in den Knien sitzt und immer so eine Yo-Man, so Hip-Hop-Gestik und so eine Geschichte. Ist doch aber nicht der Fall. Okay. Tag, morgen, ja. Hi, hallo, nee, nicht hallo. Hallo, Tag. Wie war dein Name? Wie war dein Name nochmal? Roland. Tag, Roland. Ja. Nicht ja, Tag, Roland. Tag. Tag, naja, das geht doch, siehst du. Tja, also ich finde, bei der ganzen Sache ist irgendwie der Kultfaktor von Tankstellen so ein bisschen. Tankstellen sind Kult? Ja, so ein bisschen, also irgendwie. Ach, sei vorsichtig, was du sagst. Heute wird da jeder direkt zum Kult erklärt. Da muss man schon wirklich eine gute Begründung haben, warum Tankstellen Kult sein könnten. Ja, und sind es bestimmte Tankstellen? Gibt es bestimmte direkt, Marken, die Kult sind? Die Tankstelle an sich ist irgendwie kultig, weil sonst würden ja nicht so viele Leute da hingehen, ne? Naja, das ist blöd. Dann ist irgendwie jede öffentliche Toilette Kult und jeder U-Bahnhof. Das ist schwachsinnig, ist kein Argument. Gut. Warum ist eine Tankstelle Kult? Gehst du öfter zu Tankstellen? Kann man so nennen, ja. Ja, warte, und dann machst du dein Auto, Benzin drin und dann zahlst du, dann fährst du weg, oder? Und dann denkst du auch, fein, die reden im Radio über Tankstellen, werde ich mal anrufen und sagen, Tankstellen sind Kult. Also ich wollte. Mann, Roland. So kommen wir nicht weiter. Jetzt sag mal, ich zähle dir einfach mal auf, was der Hörer erwartet. Ja, das haben wir jetzt eben repräsentativ gehört. Die Tankstelle als Begegnungsstätte unterschiedlicher sozialer Schichten. Könntest du dazu was sagen? Wahrscheinlich nicht. Die Tankstelle als eine wirkliche existenzielle Versorgungsstelle. Sagt dir auch nichts. Als beleuchteter Darkroom. Na, das sagt mir jetzt wirklich nichts. Das sagt dir ja nichts. Als Schnellrestaurant. Als RAF-Denkmal. Super. Als Versorgungsstelle für Hirschmann-Antennen-Pflegetüchlein. Die sind wichtig. Ja. Und das hältst du jetzt für ein Gespräch? Ja, richtig, kenne ich. Wichtig, super, danke. Tschüss. Tschüss. Mann. Ich gebe mir so eine Mühe. Hallo. Hallo, Kuttner? Ja, wer bist denn du? Hermann, 66 Ost. Ach Gott. Echt? Ja. Jahrgang 66, super. Ja, starke Sache. Hermann. Hast du denn schon mal in der Tankstelle hinterm Tresen gestanden? Das ist doch auch toll. Ey, sag mal, die Kassette, die du da gespielt hast, ist ja absolut die Härte gewesen, ja? Na klar, ist die Härte. Ich sitze heute im Büro, schreibe Rechnung, ich kann nicht mehr vorlachen. Ich habe alles weggeschmissen, habe gemietet. Also so ein Scheiß, das gibt's ja gar nicht. Ist großartig, oder? Ey, das ist ja eine richtige kulturelle Bereicherung. Fand ich go. Die eigentliche Überlegung ist, ob das jetzt wirklich Leute mit der ernsthaften Absicht, sich jetzt gewissermaßen erotisch unterhalten oder wie immer man es nennen will, zu lassen, ob die so eine Dinger dann wirklich hören oder ob da nicht jeder halbwegs normale Mensch also irgendwie einen heillosen Lachanfall kriegen muss und gegen den Baum fahren. Ich muss mal so sagen, sowas habe ich noch nie gehört. Das ist ja wirklich, also... Das ist toll. Das ist gigantisch, dass man sowas überhaupt verkauft. Eigentlich müssen die sich schämen, die das... Ja, ich habe auch immer, ich bin immer rechts rangefahren, habe Notlicht angeschaltet und habe dann irgendwie eine Weile bei mir da im Auto auf der Erde rumgelegen und dann bin ich wieder hochgekrabbelt, immer wenn Pause war, wenn der jene Text zu Ende war, bin weitergefahren bis zum nächsten zum nächsten Autobahnparkplatz. Nee, ich wollte eine Rechnung schreiben, das ging nicht. Ich hab's eingelassen, ich hab einen Stift weggelegt, ich hab auf dem Bürotisch gelegen, hab gelacht einfach, da hat man noch eine Kanne Kaffee eingegossen. Ey, Wahnsinn. Ach schön, Mensch, da hat die Sendung ja wieder zur Unterhaltung junger Menschen beigetragen. Der Werktät die Bevölkerung beigetragen. Der Werktät ja? Die Bevölkerung, ja. Ein bisschen arbeitsvereitelnd, aber doch gleichzeitig gewissermaßen, das war so eine Art 5-Minuten-Terrine für den Geist, für die Seele. Ja, aber eine ganz komische Terrine. Aber als Begegnungsstätte, eine Tankstelle, ja, da kann man eigentlich sagen, und Verpflegungsstätte als solches auch, ja, hat bei mir einen ganz großen Stellenwert. Jetzt sagt nicht ja. Bist du da schon wirklich mal jemandem begegnet, den du vermutlich woanders nicht begegnet wärst? Ja. Ja, eine tolle Antwort. Vielen Dank für dieses Gespräch. War wieder großartig, sich mit dir zu unterhalten. Aber wie soll ich sagen? Klar, guck mal, ich bin Fahrlehrer. Ich habe da viele Leute immer kennengelernt. Ach, du bist Fahrlehrer? Ja. Ach, na, Fahrlehrer ist ja sowieso so ein Beruf, du. Also, wenn ich die Tankstellen hier hätte, ich würde schon manchmal am Hungertuch nagen, würde verdurstet sein, komplett am Ende irgendwo am Boden liegen. Ja. Ja. Insofern ist für dich die Tankstelle im Grunde so wie so Rotes Kreuz oder so. Naja, das ist ein Anlaufpunkt, wenn du wirklich seelisch und moralisch derart kaputtgespült bist, wo du sagst, okay, du musst erstmal einen ganz leckeren Kaffee einziehen. So gibt es so bestimmte Tankstellen und gibt es dann auch so Tankstellenverkäufer, die du kennst? Und denen du sagen kannst, ach, heute, ach, ich hab wieder Ärger mit der Tochter, du. Die schwänzt die Schule. Nee, sowas nicht, aber man kennt dann schon so seine Leute. Aber Begegnungsstätte ist so, also bei uns die Tankstellen, da treffen sich ja immer alle möglichen Leute, ne? Und es gibt ja nichts Besseres, als sich dann im Sommer an der Tankstelle zu treffen und dann die polierten Autos hinzustellen und zu gucken und zu reden und lauter so. Die polierten Autos hinzustellen, großartig. Ja, ne? Gut, ey, danke für den Anruf. Wir müssen jetzt Schluss machen, weil gleich kommen wieder die Nachrichten, ja? Okay, gut, tschüss. Okay, tschüss. So, aber vorher müssen wir noch ein bisschen Funny Van Dunn hören. Tarzan ist tot. Fast richtig in News. Was könnte man ja eigentlich... ach Mann, hab ich jetzt nicht drin. Naja, ist ja, dann müssen wir es so spielen. Hast du jetzt gelacht, Matthias? So, jetzt bitte, jetzt. Aber zack. Und ich sag dir, das hat jetzt einfach zum Effekt, dass du deine Nachrichten voll verspätet lesen wirst. Und du weißt ja, das sind so Sachen, die bleiben immer am Nachrichtensprecher hängen. Da sagen die Leute, sag mal, das ist doch schon 3:30, da fängt der jetzt mit seinen Nachrichten an. Was hat er denn die ganze Zeit gemacht? Oder? Matthias, willst du dich äußern dazu, zu meinen Vorwürfen? Nö. Nee, das ist, so, die heiße Nachricht jetzt quasi hier nur auf Fritz. Fritz, Kurzinfo. Tarzan ist tot, Jesus fragt Jane. Tarzan ist tot, willst du mit mir gehen? Jane sagt, naja, das musst du verstehen. Du bist nicht wie er, aber Jesus liebt Jane. Jesus liebt Jane, Jesus liebt Jane. Aber Jane will nicht mit ihm gehen. Ich liebe dich und das ist kein Problem. Denn du liebst mich, aber Jesus liebt Jane. Jesus sagt, ich kann über Wasser gehen. Naja, sagt Jane, das will ich sehen. Er geht übers Wasser, er glaubt sich am Ziel. Da sagt Jane, fang mir ein Krokodil. Jesus hat Angst, sein Penis wird klein. Er schaut sich um und fragt, muss das sein? Wenn du mich liebtest, sagt Jane vorwurfsvoll, dann hättest du jetzt nicht den Lendenschurz voll. Jesus sagt, komm, was bedeutet das schon? Immer nur kämpfen ist zu monoton. Warum denn unschuldige Tiere quälen? Ich kann dir ein schönes Gleichnis erzählen. Geschichten, ruft Jane, da schlaf ich gleich ein. Ein bisschen Action muss schon sein. Hol was zu essen, schieß ein paar Giraffen. Jesus sagt nein, ich hasse Waffen. Jane sagt, du siehst, es hat keinen Zweck. Du bist ein Feigling, los geh weg. Jesus weint, er ruft seine Kumpane. Jane ruft Cheetah und greift die Liane. Tarzan und Jesus gehören zu den Großen. Sie hatten die gleichen Unterhosen. Im Grunde waren sie freundlich und friedlich, aber sonst waren sie unterschiedlich. Tarzan ist tot, Jesus fragt Jane. Tarzan ist tot, willst du mit mir gehen? Jane sagt, naja, das musst du verstehen. Du bist nicht wie er, aber Jesus liebt Jane. Jesus liebt Jane, Jesus liebt Jane. Aber sie will nicht mit ihm gehen. Ich liebe dich und das ist kein Problem, denn du liebst mich, aber Jesus liebt Jane. Das war Fanny Van Dannen, 0.32 Uhr, Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Und ich sage das mit allem Spät. Vorwurf, den ich so hier habe in der Stimme. Spät. 0.32 Uhr, 0.32 Uhr. Info. Privatisierung. Die Berliner SPD hat dem umstrittenen Verkauf des Energieversorgers BEWAG zugestimmt. Ein entsprechender Antrag des Landesvorstandes wurde am Abend bei einem Sonderparteitag mit Stimmenmehrheit angenommen. Damit votierte der Parteitag für den Verkauf der letzten 25% der BEWAG-Anteile. Mit der vollständigen Privatisierung will der CDU-SPD-Senat die erheblichen finanziellen Defizite im Berliner Haushalt schließen. Machtspiele. In Serbien deutet sich ein erster Erfolg der Opposition an. Die staatliche Wahlkommission erkannte den Sieg der Opposition bei den Kommunalwahlen in der Hauptstadt Belgrad an. Die Opposition begrüßte die Erklärung. Abzuwarten sei aber, ob Präsident Milosevic die Erklärung offiziell akzeptiere. Marathon. Bei den Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern soll es in der Nacht ein neues Treffen auf höchster Ebene geben. Ministerpräsident Netanyahu und der Präsident Arafat wollen in der kommenden Nacht letzte Streitpunkte zum israelischen Abzug aus der Stadt Hebron und dem Westjordanland ausräumen, heißt es. Protest. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben erneut etwa 30.000 Anhänger der Opposition vorgezogene Neuwahlen gefordert. Anlass der Proteste ist die schlechte Wirtschaftslage. Opposition und Regierung erklärten sich unterdessen zu Verhandlungen bereit. Sport. Da haben wir Hallenfußball. Brøndby Kopenhagen hat das Turnier in Düsseldorf gewonnen. Die Dänen gewannen am Abend das Finale gegen Borussia Mönchengladbach mit 6:3. Wetter. In dieser Nacht im Fritz-Radl-Land gering bewölkt bei 0 bis 3 Grad, stellenweise Straßenglätte. Morgen dann sonnig 4 bis 7 Grad. Verkehr. Brandenburger 13 von Dresden Richtung Berlin zwischen Buben und dem Schönefelder Kreuz fährt ein Schwertransport. Dieser kann nicht überholt werden. Es bildet sich langsam ein Stau. Stadtverkehr Berlin 100 Richtung Nord, Rudolf-Wieselbrücke, rechter Fahrstreifen durch ein defektes Fahrzeug versperrt. Trotzdem gut und unfallfrei Fahrt. Das war ein deutlich verspätetes Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Vielen Dank, Matthias. Ja. Hi, Des here. Hi, Trev here. Telling you to check out Putting on the Fritz this Sunday with me and me. Loads of lovely prizes from your favorite bands. Great music. Fun and frolics in English on Fritz. On the Fritz. Achtung! Diesen Sonntag mit einem Blur-Special im Interview Damon Albarn. Und ihr könnt eine Reise für zwei Personen nach Glasgow, Schottland gewinnen, um dort Blur live zu sehen. Und zwar in Begleitung von Des. Tune in and turn on this Sunday for one hour of undiluted fun. Wenn Sonntag 18 Uhr, dann Putting on the Fritz! Hallo. Hallo. Ah, wieder einen falschen Regler gezogen. Na, Abend! Are you twitching? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon! Hey, ihr lieben jungen Anrufer, kann mir vielleicht mal einer erklären, warum sie so einen Schwachsinn an Tankstellen verkaufen und nicht zum Beispiel Ingeborg-Bachmann-Kassetten? Das wäre doch toll, oder? Fall ab, Herz, vom Baum der Zeit. Fallet, ihr Blätter, aus den erkalteten Ästen, die einst die Sonne umarmt. Fallet, wie Tränen fallen aus dem geweiteten Aug. Fliegt noch die Locke taglang im Wind um des Landgotts gebräunte Stirn. Unter dem Hemd presst die Faust sich schon um die klaffende Wunde. Drum sei hart, wenn der zarte Rücken der Wolken sich noch einmal dir beugt. Sei hart, wenn der Hymettus die Waben noch einmal dir füllt. Denn wenig gilt dem Landmann ein Halm in der Dürre und wenig ein Sommer vor unserem großen Geschlecht. Und was bezeugt schon dein Herz? Zwischen gestern und morgen schwingt es lautlos und fremd. und was es schlägt, ist schon sein Fall aus der Zeit. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams too dry. Now man is born to go a-loving, a woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. Morning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around. Das waren, wie gesagt, Ingeborg Bachmann und Peggy Lee. Kinder, die Leitung hier sind voll. Wir telefonieren gleich weiter. Thema ist Tankstellen, ist völlig klar. Da die Leitungen hier aber voll sind und wer jetzt doch wichtig zum Thema zu sagen hat und sich halbwegs kurz fassen kann, der hat eine Alternative. Der kann den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen und da seine kurze Erzählung oder Reflexion zum Thema Tankstellen auf Band sprechen. Der ist zu erreichen unter der Telefonnummer 0331 für Potsdam 721 39 32 und damit ihr euch jetzt mal einen Begriff macht, welchen Sinn der halbautomatische Anrufbeantworter macht, werden wir uns gleich anhören. Er hat natürlich den Sinn, so eine Art lexikalischen Nachtrag zur jeweils vorhergehenden Sendung nochmal zu liefern, auch so eine Art Vergangenheitsbewältigung darzustellen und gewissermaßen eben auch so eine Brücke zu schlagen eben in die Vergangenheit, die er immer wieder abbricht, nach hinten so wegfällt und keiner will mehr an sie denken. Und dem entgegenzuarbeiten dient eben der halbautomatische Anrufbeantworter, abgesehen eben von diesem lückenbüßerisch lexikalisch ergänzenden. Alles, was in der Sendung selbst nicht gesagt wurde, wird dann nochmal im halbautomatischen Anrufbeantworter nachgetragen. Wir hören uns jetzt den halbautomatischen Anrufbeantworter, der allerdings in diesem Fall vorletzten Mondsendung an, noch Beiträge quasi zum Thema Mond. Ja, und zwar ist hier der Jeremy und halbautomatischer Anrufbeantworter. Ich wollte dir doch mal vorschlagen, wie wär's denn, wenn du mal Viva-Moderator wirst? Also ich weiß ja nicht, der Kuttner hat da, glaube ich, nicht so die Chancen und der Johnny, Das Telefon. Ja, ich würde mal sagen, hier von Mola Alibidi, so ein Assi hier, der singt so, ja, ich sing mal an hier, wa? Come on, everybody! Mondnacht. Des frühen Mondes fremdes Licht ist flimmernd überm Teich gebreitet, der sich in kurzen Wellen bricht, in meine Barke drüber gleitet. Du fremdes Licht, du Ruder laut, romantisch in verblichenen Farben, gleich einer schönen toten Braut, malst du dir Träume, die mir starben. Ja, guten Tag, ich höre gerade den Blue Moon und muss doch wieder feststellen, dass der Herr Dr. Kuttner sehr schlecht vorbereitet ist. Vielleicht sollte er mal wieder ein Expertengespräch führen. Der Mond hat kein Gesicht, aber Pickel. Ja, hallo Kuttner, mich würde mal interessieren, ob der Eisbär bei Vollmond oder bei Neumond mehr Pinguine frisst. Ich wollte nur mal sagen, dass der Mond keine Auswirkungen auf die Menstruation hat, hat. Hallo Kuttner, ich wollte nur mal sagen, dass das komplett falsch war mit der Umlaufdauer. Und zwar dauert es bloß 27 Tage und 7 Stunden und nicht 29. Hallo, ich heiße Celine. Gott, habe ich zu sehr gesprochen, Entschuldigung. Der Mond mit dem Hammer findet seine Sühne. Nochmal, hallo, ich heiße Celine und ich bin also nach dem Mond, besser der Mondin benannt. Ich wollte euch was vorlesen aus der Zeit vom 14.11.96. Jedes Jahrhundert hat 15 Mondjahre, 7 davon sind Jahre mit 13 Monden, in denen besonders sensible und empfängliche Menschen äußerst gefährdet sind, ihre Beziehung zum Leben zu verlieren. Sie sind in Gefahr, eine Verzweiflungstat zu begehen. Eines dieser Jahre war das Jahr 1945, ein weiteres 1978. Das Jahr 1996 ist ein weiteres solches Jahr. Hallo Kuttner, leider bin ich nicht durchgekommen. Heute ist der 18. Dezember 1996. Die Sendung wird am 7. Januar 1997 wiederholt. Es geht wegen der Sendung um diese Mondsendung. Und zwar Child of the Moon hast du vergessen, diesen Song zu spielen. Und zwar ist der von den, wie heißt die Band, Rolling Stones. Gösters, lustige Instrumente, Teil 29. Heute die lustige Mutter mit der Blockflöte und ein Mondcover. Der Mond ist aufgegangen und die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Hallihallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Das verbinde ich, wenn ich den Mond sehe. Ich wollte mich nur bedanken, ganz herzlich bedanken, dafür, dass mir doch erklärt wurde, was eine Griebe ist. Ja, hier ist die Ute. Ich habe ein wunderschönes Gedicht von Eva Strittmatter. Mondschnee liegt auf den Wiesen, wie ich von dir gehe. Wir lieben uns schon lange, nicht seit dem letzten Schnee. Doch immer, wenn ich zu dir komme, wird mir noch so. Ich weiß nicht, wer ich bin und wo. Bin traurig und bin überfroh. Ja, also ich habe angerufen, um 3 Punkte in knapper Kürze vorzutragen. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mordgedicht. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ja, hallo Kuttner, hier ist Albert. Ich wollte nur mal sagen, muss unbedingt mal wieder eine Mondsendung machen. Danke, Albert. Der Aufruf jetzt geht an den intelligenten Teil der Hörerschaft und den Teil der Hörerschaft, der bereit ist, sich seiner kulturpolitischen Verantwortung zu stellen und an so einem zentralen Bestandteil wie dem Band des halbautomatischen Anrufbeantworters mitzuarbeiten. Ihr habt ab sofort die Möglichkeit, euch unter der Nummer 721 39 32 an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden und da euren Beitrag für ein schönes halbautomatisches Anrufbeantworterband für die nächste Sendung zu leisten. 721 39 32. Meine Telefonnummer ist eigentlich klar, wa? Oder ich mach die nochmal, sonst rufen wir immer nur dieselben an, die die Nummer kennen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale ja, an. Mach drüben das. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 1 1 0. So, und die anderen Tankstellenphilosophen, die jetzt hier nicht durchkommen, haben wie gesagt die Möglichkeit, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden. 721 39 32. Tag, wer bist denn du? Hallöchen, hier ist Campino. Moin, Kuttner. Tag, Campino. Hast du dich jetzt nach den Bonbons benannt oder nach den Toten Hosen? Nach den Toten Hosen. Echt? Ja. Johnny kann die ja inzwischen nicht mehr leiden. Der hätte, glaube ich, lieber, wenn du dich nach... Heißen die überhaupt die Bonbons? Heißen die auch Campino, ja, wa? Ja, ja, die heißen auch Campino. Ja, aber der hat sich bestimmt nach den Bonbons benannt, oder? Das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Keine Ahnung, frag mich nicht. Seine Mutter wird ihn doch nicht Campino genannt haben. Mich? Nee, ihn. Also der ja. Heißt doch sicher anders. Nee, der heißt, Gott, wie heißt denn der? Vielleicht heißt der Malzdrops mit dem Vornamen und hat dann selbst als Künstlername Campino gewählt. Ey, da muss ja echt eine harte Mutter, der wird eine richtig eine harte Mutter gehabt haben. Wa? Eine Mutter, die so herzlos ist, ihren Sohn Malzdrops zu nennen. Da ist man echt fürs Leben gestraft. Ja, das ist natürlich hart. Da sieht man zu, dass man früher aus Haus kommt und Punker wird und viel Geld verdient, du. Aber doch nur mit einer Papptüte auf dem Kopf, wa? Ja. Ich wollte mal zu deinem Thema sagen. So, Campino, das ist ja toll. Welche Beziehung hast du denn zu Tankstellen? Eine ganz tolle. Ja? Ja. Die Tanke ist so etwa das Monopol, was man so am Wochenende anläuft, abends. Doch ja. Die Stelle in der Nacht, wo man hingehen kann. Du ist ja aber Monopol doch eher ein negativ besetzter Begriff, oder? Also wenn man jetzt so sagen, Monopolkapitalismus. Verstehst du? Oder die internationalen Monopole. Ja, gut. Und so. Ja, das ist man ja gleich wieder beim Wahlsterben. Was dabei dann so Shell und so ist ja alles nicht so weit weg. Ich gehe nicht zu Shell da auf. Verstehst du? Und jetzt preist du hier aber ein Monopol. Ja. Du bist aus eher so einer geistigen Tradition Ludwig Erhards. Und weniger, sagen wir, Rosa Luxemburgs. Mann. Du siehst, du reißt so ein Thema an. Und merkst dann aber erst im Gespräch, was du da eigentlich verzapft hast. Autsch. Monopol. Na, Monopol. Naja, dann stimm an auf dein imperialistisches Lob eines Monopols. Ja. Oh, ihr Monopole, hochgelobet seiet ihr. Das habe ich nicht gesagt. Nee? Nee. Gibt's denn bestimmt eine Tankstelle, die du besonders bevorzugst? Gibt's so Marken, die du einfach netter findest? Oder wo du sagst, ey, das Layout ist geil? Der finde ich ja zum Beispiel, die sehen immer toll aus. Ja, sind aber teuer. Ist teuer, ja? Ja. Nee, also das habe ich jetzt auch rein als Augenweide gemeint. Ja, nicht so sehr praktisch. Sondern wenn man fährt ja öfter an Tankstellen vorbei, oder? Und dann gibt es ja auch richtig so Schandflecken, die einfach hässlich aussehen, hä? Ja, das ist das Prinzip. Der sieht ja optisch gut aus, aber... Der sieht gut aus. Ich gehe nur in erster Linie abends mit am Wochenende und was um hier Bier oder irgendwelche... Gleich bei dir um die Ecke und da ist dann die Marke egal, oder? Eben nicht. Ach, eben nicht? Beim Bier ist die Marke nicht egal, aber bei der Tankstelle. Wir haben einmal Cosiwasch hier gleich um die Ecke, dann haben wir BP und wie heißt der andere Laden? Mit der Vorinsel Shell. Nee. Cosiwasch und dann ist am ehesten zu Cosiwasch, weil du eigentlich auch eher ein Softie bist, oder? Ach, naja, das ist super. Nee, die sind einfach am billigsten. Ja, oder zu Minol mit dem schwulen Lila. Minol haben wir hier nicht. Ach so, das ist ja blöde. Deswegen. Ja. Nee, aber sonst Cosiwasch immer am billigsten, da bezahle ich... Pi mal Daumen, über eine Mark mehr. Weniger als für ein Sixpack als bei den ganzen anderen Saftläden. Ja, und Sixpack ist ja im Grunde so eine Art Maßeinheit eigentlich auch für Tankstellen, oder? Ja, natürlich. Ja, wo man so wie andere Leute verfolgen, so die Wechselkurse. Ist ganz toll. Ja, oder die Benzinpreise. Und aber Leute, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, die wissen dann, dass ein Sixpack bei Aral ist einfach 80 Pfennige teurer. Naja, obwohl nicht mehr ganz auf dem Boden stehen, wenn man zum dritten Mal zur Tanke läuft. Ja, dann ist es schon... Und dann hält man sich auch gleich ein bisschen länger drauf, ist ja auch warm, wa? Zu Hause heizt einem ja keiner die Wohnung und so. Ja, das Problem ist ja erstmal überhaupt in die Tanke reinzukommen. Blättert lässig in den Zeitschriften. Ach ja, wenn es erstmal spät ist, dann ist es blöde, hä? Der tolle Nachtschalter mit dieser tollen Durchreicher an der Kasse gleich. Ja, ach, da habe ich mir auch schon übel die Hände eingeklemmt, glaube ich. Natürlich schön Service, klar, aber man kann ja halt seinen Kram sich nicht mehr selbst aussuchen. Das ist ja blöd. Ja. Und wenn man sonst dann so rein tingelt, dann irgendwann zu früher Uhrzeit, sagen wir mal so, tja, was ist denn das, frühe Uhrzeit. Sag mal, bist du da, wenn du jetzt so nachts an so einer Tankstelle bist, bist du mal da manchmal auch in so einer Art Arschlochversuchung? Weil man steht ja da und sagt, man will irgendwas und weh ist, jetzt muss der durch die ganze Tankstelle latschen. Und dann kommt er wieder zurück und dann könnte man ja sagen, ach, und dann hätte ich doch ja nur noch Mineralwasser. Einfach um den zu scheuchen und sagt sich, Mineralwasser kostet 1,15. 1,50, dafür luft ja sonst keiner. Und da hat man den Spaß für eine Mark 50. Da hat man, was ich sonst mache. Ja, ehrlich? Ja. Mann. Ja, das haben wir. Ah, da wären aber auch, im Grunde ist das wahrscheinlich Tankstelle schon ein guter Psychotest, oder? Da wären ja doch so seelische Abgründe, tun sich ja dann doch auf. Ja, nein, man hat so vom Monat immer die verschiedenen Besetzungen, da weiß man ganz genau, die Leute, die kann man schön nerven. Und dann stehst du irgendwie da und sagst, ach, eine Flasche Mineralwasser, ach, geben Sie mir mal noch eine. Ja, naja, wenn, dann gehen wir zu dritt, naja, ein Sixpack mal. Ja. Die kommen wieder, ach, bringen Sie mal lieber noch eins. Die kommen wieder, dann bringen Sie ei, ei, ei, ei, ei, Mann, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob ich soweit jetzt Tankwart verachtende Haltung hier... Dass keine Tankwart hier weiter propagieren soll oder propagieren lassen soll. Das ist keine Tankwart verachtende Haltung. Das mag ich ja nur nicht bei jedem Tankwart. Ach so. Ich bin ja nun mittlerweile mit einigen Leuten da auch angefreundet. Man kennt sich ja nun. Ja. Schon also im auch. Grunde siehst du das dann auch eher so unter pädagogischem Aspekt. Das jetzt, ja, so... ich ziele darauf ab, die Leute... zu erziehen. Ja, also wenn mir da einer um 11 Uhr ankommt nach dem Motto, ja. Was es überhaupt für eine Frechheit ist, noch zur Tankstelle zu gehen, dann kann er ruhig noch mehrmals laufen, warum denn nicht? Ha. Naja, wenn ich freundlich ihm gegenüberstehe, ihn darum bitte, mir das zu bringen, weil ich ja nun nicht mehr reinkomme. Ja. Und er mir dann nur irgendwie was entgegenbrubbelt. Und dir dann blöde kommt, dann holt er aber beim Sixpack jede Flasche einzeln. Ja, natürlich. Ja, naja, gut. Finde ich nicht schön. Naja. Muss ich mal sagen, da schlägt ja doch jetzt mein Herz für Tankwarte. Was schlägt dein Herz für Tankwarte? Mein Herz für Tankwarte. Tja. Ja. Du weißt, es gibt eins der großartigsten Gedichte von Heiner Müller. Das preist die Langsamkeit der Kellner, die sich gewissermaßen emanzipiert haben vom diktatorischen Gestus des Kunden, der da bestellt und ein König ist. Also wer werden ja im Grunde sind das ja Feudalverhältnisse, die da beschrieben werden. Du bist Ludwig der 14. draußen vor der Tankstelle, ja, und unten sind die Sans-Culottes, die landlosen Bauern und müssen dir Mineralwasser herbeischaffen. Verstehst du? Und wenn die sich dann davon gewissermaßen distanzieren und die große französische Tankstellenrevolution in Gang setzen, ja, dann ist es doch so ein Moment, der einen optimistisch in die Geschichte zurückblicken lässt und Hoffnung aber auch für die Zukunft produziert vielleicht. Hast du dir das schon mal überlegt? Dass du ja jetzt als Kunde an der Tankstelle, an der Nachttankstelle eigentlich ein Vertreter der knechtenden, unterdrückenden Klasse bist. Klar, hast du dir so noch gar nicht überlegt, oder? Wenn man von dieser Seite sieht, klar, aber ich ja? bin genauso. Und du bist aber voll auf Machterhalt orientiert. Naja, über den ganzen Tag werde ich hier schon und dann darf ich nicht mehr. Mann, ein korruptes System steht an der Nachttanke und lässt sich das Bier einsehen, Sixpack einzeln holen. Hei. Wenn sich da nicht ein revolutionäres Potenzial zusammenballt unter den Tankwarten. Na wunderbar, dafür revolutioniere ich an einer anderen Stelle, dann halt mit, das auch gut. Wo revolutionierst denn du mit? Oh, Politik. In der Politik? Wo denn in der Politik? Naja. Jetzt sag mal ganz ehrlich. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, diese wunderbare Politik, die auf uns eingetrichtert wird. Jetzt mach nicht so einen großen Umweg, sag's ganz klar. Eher autonom, Hausbesetzer, PDS, Juso, Jungliberaler vielleicht? So gen PDS tingelnd. Gegen PDS tingelnd. Und junge Welt lesend. Und dann aber an der Tankstelle doch als Unterdrücker. Nicht als Unterdrücker, ich bin ja freundlich. Mann, merkst du nicht, wie widersprüchlich man selber so in sich ist? Die Gesellschaft ist zerrissen und man selber ist es genauso? Man selber ist ein Produkt dieser Gesellschaft, genauso widersprüchlich wie die? Naja. Ja, und hat aber auch so verachtenswerte Züge in sich selbst? Naja, das hat aber jeder in sich. Ich würde mal sagen, wenn du echt, im Grunde bin ich eher so eine Art Albert Schweitzer an der Tankstelle. Ja? Ja, immer ein weites Herz, Verständnis für maulende Tankwarte und so. Natürlich habe ich auch dafür Verständnis. Wenn sie maulen, habe ich ja nichts gegen. Ich habe nichts dagegen, wenn da irgendjemand halb im Schlaftrunk dann irgendwo zwischen den Laden und her tingelt. Ich habe ja nichts dagegen. Ist ja auch in Ordnung. Ich sag ja doch nichts. Wenn ich freundlich denjenigen anspreche, der gerade vor seinem Playboy wieder hochguckt, mich irgendwie anbrubbelt, wie kann ich ihn stören? Naja. Ist auch doof, oder? Hast du jetzt ein bisschen Angst, dass jetzt so Genossen zugehört haben und dass du jetzt vielleicht in einer Gruppe, so in einer Basisgruppe eine Diskussion gibt über dein Verhalten an Tankstellen? Mal kicken, da bin ich geil spannend. Wird man von der jungen Welt anlesen. Wirst du in der jungen Welt lesen. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Immer noch gerne, Kudi. Tschüssi. So, ich sage noch die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 721 39 32. Da können all die Gebrochenen und die Knickten, die jetzt hier nicht durchkommen, können da anrufen. Und na, wir haben ja immer geworben. Vielleicht liegt es das daran, dass sollte ich das wieder sagen. The most sexiest answering machine in Berlin und Brandenburg. 0331 721 39 32, da flackern die Lampen, da rufen gleich nette junge Damen beim halbautomatischen Anrufbeantworter an. Hier bei mir sind die Leitungen leer, tut mir leid, muss ich Musik spielen? Nee, Quatsch. Thema ist Tankstellen und wer schon konzise, klare, interessante, wichtige Aspekte, die hier in der Sendung jetzt überhaupt noch nicht erwähnt wurden, zum Thema Tankstelle hat, der sollte den halbautomatischen Anrufbeantworter voll quatschen und nicht mich. Hallo, wer bist denn du da? Ja, Robert hier. Tag, Robert. Hallo, Jens. Ich wollte mal sagen, dass an der Tankstelle nicht nur so nette Erlebnisse vorkommen. Sondern? Ja, es gibt manchmal so ein paar übelste Gangster, die sich so eine Tankstelle einfach mal vorknöpfen. Die Tankstellen ausrauben? Ja, genau. Ja, dass es das grundsätzlich gibt, das ist mir schon relativ helle. Bist du jetzt da ausgeraubt worden oder bist du Gangster? Ich bin da ausgeraubt worden, übelst. Also, das klingt jetzt nicht so überzeugend, wie du das sagst. Ja, doch, im Ernst. Mit so hämischer Stimme, ich bin da aus... Wann haben sie dir die Nike-Turnschuhe weggenommen? Nein, das nicht. Die haben mir also einen Haufen Knete weggenommen. Wie, was ist denn ein Haufen Knete? Ja, das, was an der Wechselkasse halt so drin ist. Ach, du stehst so richtig dahinter. Ja, bist du ein Tankwart? Richtig. Ach, das ist ja blöde. Ja, ehrlich? Ja. Na, aber ihr sitzt doch dahinter Panzerglas. Da kommt doch dann ja keiner mehr rein. Ja, das war diesmal ganz anders. Also wir sind auf so eine etwas ältere Tankstelle, die dann einfach zumacht nach 10. Und ja, da kamen sie halt rein. Und wie? Erzähl mal, ist so interessant. Ja, so richtig, wie man sich mit, das aus Filmen vorstellt. Mit so Strumpfmasken so? Nee, das nicht. Kapuze so tief ins Gesicht gezogen. Ach, echt? Ja, und... Das sieht aber noch ein bisschen affig eher aus, oder? Ja, gut, die haben mich dann so zu Boden gedrückt und so mit... Ja, aber richtig, also recht, die waren ja auf der Modenschau, wa? Hä? Die waren dann auf der Modenschau. Insofern nimmt man ja noch ein bisschen Hässlichkeit, nimmt man, da muss man ja als Gangster schon in Kauf nehmen. Ja, auch als Tank. Und dann aber richtig mit einer Pistole und so? Ja, richtig, mit voller Bewaffnung und allem, wie aus Film und Fernsehen. Und meinst du, dass sie echt war? Oder war bloß, also ich meine, das ist ja dann im konkreten Fall, ist es ja egal, da legt man sich ja gerne hin. Ja, auch wenn es nur eine Wasserspritzpistole ist. Aber sah die eher echt aus? Die sah eher echt aus, ja. Oh. Und dann haben sie das Geld aus der Wechselkasse rausgenommen? Ja, richtig. Naja, ich muss ihnen das erstmal zeigen. Also die haben das erst ja nicht verstanden, weil die also nicht aus unserem Land waren. Ach so. Ach, und dann musstest du dir noch die ganze Tankstelle erklären quasi. Ja, sozusagen. Und das war das Auto von meiner Mutter. Da haben die gleich noch mit angenehmen und nützlichen verbunden, dachten, werden wir die Tankstelle ausrauben. Aber wir machen außerdem noch eine Betriebsbesichtigung, kostet ja nichts. Großartig. Ja, das Auto von meiner Mutter musste ich ihnen dann auch noch erklären. Doch noch? Ja, wo der Schlüssel rinnt oder was? Ja, ne, das haben sie dann nämlich gleich mitgenommen. Ja, haben sich die Fahrzeugpapiere heben lassen? Waren sie eher so fürsorglich? Ja, waren eher fürsorglich. Das ist ja clever. Ja, die waren dann auch noch drin. Ey, scheiße, und dann hast du die Polizei angerufen, oder? Ja, die haben mich erstmal eingeschlossen in der Hütte da und so. Ach du Scheiße. War ein bisschen schwierig, da rauszukommen. Aber ging so schon ohne Gewalt ab? Also waren dann eher so die Drogen, dann haben sie Knete und das Auto mitgenommen und dann waren sie weg? Ja, die kamen dann noch ein paar Mal rein und ja, ein bisschen rumgekloppt und so, was die dann halt so machen, um ein bisschen sich Respekt zu erheischen. Ach, ihr habt echt Prügelei? Ja, und so ein bisschen zugetreten, na, aber da mal. Ehrlich? Anna, das ist ja nur wieder eklig, oder? Ja, allerdings. Also ich meine, sagen wir mal, das Verständnis für so Tankstellenraub ist ja jetzt auch nicht allzu groß, aber dann noch so Leuten wehtun und da irgendwie also bloß noch so rumtreten, ist ja eklig. Ja, deswegen habe ich jetzt auch keine Lust mehr auf den Job und habe einfach mal einen Nagel gehängt. Und wessen, wem gehört die Tankstelle? Deinen Eltern? Nee, nicht meinen Eltern, also... Habe ich durch einen Kumpel, bin ich an den Job gekommen und so ja. Ein bisschen aushilfsmäßig neben der Schule. Ja, ach so, na, dann war ja der eigentliche Schädigte war ja dann der Tank, der dem die Tankstelle da gehört, oder? Dem Pächter oder so. Ja, eigentlich schon. Das sind die körperlichen Sachen halt. Sind die da eigentlich versichert? Ja, die Versicherung hat dann irgendwie erstmal gekündigt oder so. Ach, dann im Nachhinein? Ja. Ist ja ohne Frechheit. Ja, die nehmen sich ganz schön was raus. Und wie lange hast du da gearbeitet in der Tankstelle? Na, jetzt seit April 96 und im Oktober war das soweit. Und sag mal, gibt es aber nicht auch noch so andere tolle, interessante Erlebnisse, die man so an der Tankstelle hat? Ach, da gibt's einen jetzt. Kann ich Ihnen mal die Wischerblätter wechseln? Ja, sowas natürlich auch. Gibt's immer einen Haufen Trinkgeld für übrigens. Ach, Trinkgeld, Mensch, der voll. Der, ja, na klar, aber du kannst ja, wir können ja nur über Geld reden, Raub und dann gibt's Trinkgeld und so. Ja, das waren so nette Erlebnisse. Auch man trifft auch nette, interessante Leute. Und so, ja, interessante Leute? Ja, man quatscht hier und da mal. Und hast aber auch einen richtig interessanten Unterhalter mal gehabt? Vielleicht einen Weltreisenden? Ja, sowas hatte ich auch. So ein Penner, der ist irgendwie mit seinem Fahrrad durch die Lande gezogen. Also der war äußerst interessant. Was macht der an der Tankstelle? Holt Luft oder was? Der hat sich da Luft geholt. Naja, so natürlich nicht. Ja. Ja, aber der war mit seinem Fahrrad halt unterwegs und ist nicht wie sonst die Penner auf der Parkbank, sondern mit Schlafsack und im Straßengraben schlafen. Und der kam aus Paris und wollte weiter nach Prag. Und dann hast du dich mit dem unterhalten? Mit dem halt eine Weile gequatscht. Hat der Deutsch gesprochen? Der kam aus Deutschland. Ach so. Aber der ist dann irgendwie nach Paris und halt irgendwie nach Prag weiter. Okay, danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Okay, tschüssi. Tschüss. Ja. Hallo. Hallo Kuttner, hier ist Tom. Tag, Tom. Ja, also Tankstellen gibt es zwei Dinge bei mir. Ein gutes und ein schlechtes Erlebnis. Also einmal nachts? Ja, dann machen wir erstmal ein Jutet. Ja, also einmal nachts, das ist so, wenn man vom Party irgendwo hinfährt, dann brauchen wir doch mal hin wieder eine Flasche Sekt oder Zigaretten oder so. Oder das nach der Party jetzt morgens so. Also, du bist ja ganz sicher, dass das jetzt wirklich Jutet-Erlebnis wird? Bis jetzt klingt es ja noch das völlig banal. Banal, also zum Beispiel banal und alltäglich. Naja, und jetzt Also halt, das war jetzt echt ein gutes Erlebnis, was du erzählen wolltest? Das ist ein gutes Erlebnis. Dass du auf dem Weg zur Party da schon mal eine Flasche Sekt gekauft hast? Ja, das hat morgens um 5 noch auf. Mann. Ich meine, das kriegt man eben. Ach, du hast aber auch wenig Verantwortungsgefühl, was jetzt die Teilnahme an so einer Sendung betrifft. Oh, da reicht es doch nicht zu erzählen. Ja, und dann habe ich schon mal an der Tankstelle eingekauft. Ja. Sondern musst du schon versuchen, jetzt, sagen wir mal, aus deinen dir zur Verfügung stehenden Erlebnissen ein besonders exorbitantes herauszukristallisieren. Ein unalltägliches. Eins, was man alle 10 Jahre einmal hat, bestenfalls. Vielleicht auch nur einmal im Leben. Und so ein Erlebnis gab es für dich nicht an der Tankstelle? Nee. Nein. Okay, dann danke ich dir für den Anruf, muss aber dir meine deutliche Missbildung aussprechen an der Stelle. Ich hätte noch was von Silvester, das war was Schlechtes. Nee, Silvester gefällt mir auch nicht, Silvester ist langweilig. Vielen Dank für deinen Anruf, tschüss. Okay, tschüss. Ich sage nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, 721 39 32. Meine Nummer ist hier 74 81 110, aber da ist jetzt besetzt, also insofern ruf den an. Ja, und versuch dem dann nicht mit Banalitäten zu kommen, da wird der ganz fuchtig. Ja, das ist ein toller, ein sympathischer, ein netter Kollege. The most sexiest answering machine in Berlin und Brandenburg. Aber der kann durchaus fuchtig werden, wenn man ihm banal kommt. Hallo. Hallo. Wer bist denn du? Ja, ich bin Sven, aber ich habe eigentlich kein Erlebnis. Ich hab dir immer meine Frau, ja. Hat die ein Erlebnis? Die hat ein Erlebnis. Aber nur mit dir oder mit der Tankstelle? Wie? Nee, mit der Tankstelle. Mit der Tankstelle. Ja, jetzt gleich los. Ja, danke. Hallo Kunde. Hallo Fräulein Sven, wie heißt du denn? Nee, ich heiße Dorit. Hör mal Kunde, ich muss dir erst mal was anderes sagen. Du sagst immer most sexiest. Das ist falsch. Entweder du sagst most sexy oder sexiest. Beides geht nicht. Das geht ja nicht darum, korrekt zu sein, okay, sondern das geht nur darum, sagen, genau. Ich habe heute schon zweimal gesagt und das ist eben mir aufgefallen. Okay, jetzt kommt ist aber so, das ist die most sexiest answering machine. Da jetzt nicht darum, ob das jetzt grammatikalisch richtig ist. Sondern das ist einfach ein Triumph der Superlative. Ach so. Dieser Kollege, verstehst du? Und du weißt ja, Sprache ist ja auch so ein lebendiger Organismus, der entwickelt sich, verstehst du? Und Sprache muss ja immer Realität abbilden. Und jetzt hast du so eine Most Sexiest Answering Machine vor dir. Ja. Und weißt, grammatikalisch korrekt würde das jetzt heißen The Sexiest Answering Machine oder Most Sexy Answering Machine. Verstehst du? Ja. Und du weißt aber, beide trifft nicht. Und dann muss ich natürlich die Sprache der Realität anpassen. Du meinst wirklich, der ist so überzeugend. Dann muss ich wahrscheinlich da irgendwann... Naja, aber verstehst du, wie du zum Beispiel, wenn er jetzt, sagen wir mal, Äpfel und Pfirsiche kreuzt, ja? Dann entsteht eine neue Realität, da gilt nicht mehr das Wort Äpfel und nicht mehr das Wort Pfirsiche, sondern Äpfsiche zum Beispiel. Ja, verstehst du? Und jetzt sagst du also ich sag zum Beispiel Äpfsiche im Radio und dann ruft jemand an und sagt, das heißt nicht Äpfsiche, sondern das heißt Äpfel oder Pfirsiche. Verstehst du? Und dann muss ich dann eben so einen kurzen sprachtheoretischen Exkurs hier machen, wie ich eben gemacht habe. Insofern ist es der Realität angemessen und im Sinne einer neuen Grammatik völlig korrekt. The most sexiest answering machine. Also du hast jemand dabei. Darf ich schnell nochmal die Nummer sagen? 721-39-32. Ja. Ja. Also, klasse. Gut, also ich erzähle jetzt mal mein Erlebnis. Ja. Das ist wahrscheinlich doch eins, was, also ich kann mir vorstellen, dass ich sowas nicht nochmal erlebe. Ich war unterwegs schon nach mehreren Stunden auf der Strecke von Dänemark nach Frankfurt. Sag mal, hast du da etwa deinen Verlobten kennengelernt? Nee. Nee, weil Sven klingt ja gleich so nordisch. Und wenn du jetzt Dänemark sagst, hätte ich ihn natürlich an so einer schleswig-holsteinischen Tankstelle vermutet. Nee, schade. Nee, habe ich nicht kennengelernt, aber eine andere Sache. Ja. Also ich war schon ziemlich lange unterwegs und deprimiert, weil es wurde mal dunkler und mein Licht ging nicht. Also nur das Standlicht und musste dann an eine Tankstelle ranfahren, um mir irgendwie Hilfe zu erbitten. Und bin dann da in diese, ja, in diesen Verkaufsraum reingegangen und habe dort einen also wirklich absolut unhöflichen Tankwart kennengelernt, der brabbelte vor sich hin und sagte, Scheiße, und kann nicht Feier machen und muss die Polizei holen. Und ich denke, was hat er denn nur? Ich wollte ihn nur fragen, wo ich telefonieren kann. Und dann erklärt er mir, ich frage ihn nur, hat er ein Problem? Dann sagt er zu mir, ja, da ist so ein Kerl und der kann nicht bezahlen und so ein Penner und so ein richtig ordinär war der und weist auf einen Mann, einen richtig schicken Mann, ja, im Anzug und stand da ziemlich hilflos rum mit seiner Brieftasche. Und dachte ich, Mensch, das ist doch kein Deutscher. Und bin dann zu dem hin und denke, naja, vielleicht kannst du ja irgendwas klären. Bin da also hin und habe ihn angesprochen und stellt sich raus, dass es ein Engländer ist, der so kaum, also so gut wie gar nicht Deutsch kann und kein Bargeld dabei hat und nur so ein paar Karten, diverse Karten irgendwelche. Ja. Und die Kasse an der Tankstelle hat diese Karten nicht akzeptiert und er konnte nicht bezahlen und wollte dem Mann jetzt irgendwie klar machen, dass er zum nächsten Hotel muss, um dann mittels seiner Karten, die da wahrscheinlich akzeptiert werden, Geld einzulösen. Und naja, ich habe ihm jetzt erstmal gesagt, dass ich ihm kein Geld leihen kann, aber ich würde mit meiner Karte meine Rechnung bezahlen und ja, haben wir uns also so ein bisschen unterhalten. Dann bin ich dann zu diesem Tankwart zurück und habe ihm gesagt, also hier, das ist alles klar und ich bezahle es jetzt erstmal. Und er sagte, nö, kann ich nicht machen, die Kasse habe ich schon zugemacht und die Polizei habe ich auch schon gerufen. Und ach echt, das scheint aber ein kompletter Idiot und Rechthaber gewesen zu sein, oder? Total unfreundlich und auch zu mir, ja, also als ich nach dem Telefon fragte, erzählen Sie doch, das ist doch da draußen, das war richtig schlimm, war richtig schlimm. Naja, und dann habe ich also diesen, der kam übrigens aus London, der Engländer, und da habe ich ihm gesagt, naja, ich kann ihm jetzt nicht weiterhelfen, ich habe auch kein Bargeld und wie es der Teufel will, finde ich in meinen Papieren 20 Pfund. Und der hatte eine geringe Anzahl noch an Pfund und das hätte zusammen, damals war das also schon ein paar Jahre her, da war das, stand das Pfund noch etwas besser, hätte es gerade gereicht, zu diesem unverschämten Wechselkurs dieser Tankstelle mit Pfund zu bezahlen. Und ich gebe dem also, ich hatte selber keine D-Mark, also gerade so ein paar Pfennige, und gebe dem also diese Pfund und dann hat es irgendwie geklappt. Und er war also ganz doll dankbar und meinte, er würde sich meine Adresse aufschreiben wollen, weil irgendwie muss er mir das Geld wieder zukommen lassen. Und ich weiß auch nicht, ich war selber Student zu der Zeit und hatte eigentlich ganz wenig Geld, was mich da für einen Teufel geritten hat. 20 Pfund waren damals fast 60 Mark. Ne? Mhm. Da habe ich auch gedacht, mein Gott, was machst du eigentlich hier? Aber irgendwie kam es so über mich. Und ich habe dann auch wirklich, also der fuhr dann ab und der fragte eigentlich, ob er mir noch irgendwie helfen kann. Oder er konnte natürlich nicht, weil ich musste dann irgendwie auf eine Werkstatt warten. Jedenfalls kriegte ich dann 4 Wochen später ganz lieb liebe, nette Post aus England von ihm, dass er, wenn er das nächste Mal eine Deutschland-Tour macht, vorbeikommt und wir gehen zusammen essen. Und ich sei überhaupt der Engel in der Not gewesen. Und er hat mir dann die doppelte Summe mitgeschickt. Das war mir dann schon fast wieder peinlich, aber wir haben seitdem keinen Kontakt mehr. Aber das Erlebnis an sich fand ich irgendwie, fand ich bemerkenswert. Da stehen nun zwei, ja, ich mit meinem Problem, er mit seinem. Und ja, wir haben uns dann, ja, wir haben uns irgendwie helfen können. Also, hey, Birgit. Dorit. Dorit. Dorit. Dorit, da danke ich dir sehr für den Anruf. Du hast ja jetzt deutlich demonstriert, dass sich durchaus Menschen nicht nur unterschiedlicher sozialer Zugehörigkeit, sondern auch unterschiedlicher Nationalität an der Tankstelle treffen können. Ja, prima. Ja? Die Tankstelle als Baustein des Hauses Europa. Ich muss dir noch was fragen. Ja. Du hast jetzt ein paar Titel von Fanny van Dannen gespielt. Ja. Gibt's da irgendwie eine CD? Da gibt's zwei CDs. Zwei sogar. Die beide nur wärmstens empfehlen kann. Die eine heißt unbedingt erwerben. Club Songs und die andere heißt Basics. Wie heißt die erste noch? Club Songs. Club Songs. Club Songs ist auch historisch die erste von ihm. Super. Und dann kommt Basics. Okay, werde ich mich drum kümmern. Ja, ja, kümmere dich drum. Danke. Ja, mache ich. Unbedingt zu empfehlen. Der ist großartig. Vor allem das mit den Quoten finde ich sehr merkwürdig. Ja. Ja, ja, wünsche ich dir noch viel Spaß, ne? Dorit. Jo. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt passiert ja musikalisch überhaupt gar nichts mehr. Sag mal, was ist denn hier los? Die Räte spinnen, alles streikt. Wahrscheinlich, weil ich hier wieder zu Klassenkampf aufgerufen habe, oder? Jetzt denken die... Hier rät er sich gleich, werden wir dem Sack mal zeigen, wer hier der längere Hebel ist. Hey, Kurtchen singt ein Lied von David, der auch gerade 50 geworden ist. To his years and years I roamed. I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with memories of the world. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Und alle, die nicht so eitel sind, sich jetzt unmittelbar live im Radio hören zu wollen, die können sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Er hat die Telefonnummer 721 39 32 ebenfalls in Potsdam. Hallo, wer bist denn du? Krass. Ja, hallo Kuttner, hier ist Marc. Tag, Marc. Hast du eben krass gesagt? Ja, krass, weil ich gerade in dem Moment vorher gedacht habe, ey, seit 3 Jahren höre ich Sprechfunk oder ich bin noch nie dran gekommen. Und du hast gesagt, dass es eitel wäre, sich im Radio hören zu wollen, aber das ist überhaupt keine Eitelkeit. Es geht einfach bloß um den Drang, mit dir sprechen zu wollen, da du so eine nette Stimme hast und so nett formulieren kannst. Eine nette Stimme? Da bist du aber der Erste, der sagt, dass ich eine nette Stimme hätte. Naja, das macht doch nichts, oder? Ich meine, auch wenn ich der Erste bin, finde ich gut. Das ist doch nicht falsch. Nee, ist richtig, glaube ich. Ich glaube, du hast recht. Aber kannst du ein bisschen lauter reden? Ey, das ist voll. Also ich weiß nicht, ob ich mir den Kopfhörer wieder reinstecken soll, oder? Ja, ich weiß nicht, oder mach dein Radio an. Ist ja, koppelt okay. Schon nicht zurück. Ja. Außerdem, weißt du, bin ich ja eher Vertreter von Rückkopplung. Als Hendrix-Fan. Als Hendrix? Nur man muss sie beherrschen, Rückkopplung. Ja, da hat er ja lange geübt, zum Beispiel. Wie er die Gitarre, also so dieses Verhältnis Gitarre, Körper, hinten Box. Um da dann damit Musik zu machen. Also Rückkopplungsmusik. Mit den Rückkopplungen von Hendrix hatte ich immer so meine Probleme. Also es klang immer ein bisschen sehr schräg. Dann irgendwann am Anfang war es interessant. Dann später fand ich es dann eher nervig, auch wenn ich dich jetzt nicht in deiner Hendrix... Ich meine jetzt nicht so die Rückkopplung zum Ende, wo dann da die Gitarre auf der Erde liegt und schreit, weil sie gleich verbrannt wird und so. Das fand ich auch nicht so toll. Aber der konnte wirklich irgendwie spielen mit den Rückkopplungen. Das war schon großartig. Doch, das konnte er. Also richtig eben Musik machen. Bloß man hat dann, wenn man es nicht wusste, wusste man nicht, dass es eine Rückkopplung ist. Ja, hört sich an, wie wenn einer abgefahrene Gitarre spielt. Dabei koppelt der bloß weg, der Bursche. Das ist doch toll, hä? Ein Rückkoppler, krass. Ein Rückkoppler. Ja, aber das war überhaupt gar nicht dein Thema, sondern Tankstellen waren dein Thema. Stimmt, aber wobei, Hendrix ist schon ein Dauerthema. Wie auch zum Beispiel PJ Harvey. PJ Harvey? PJ Harvey. Hast du heute schon mal gespielt? Ah, Rückkopplung. Nee, habe ich noch nicht gespielt. PJ, die kann die auch nicht immer spielen. Wenn es danach hinge, dann würde ich ja immer PJ Harvey spielen. Das ist aber auch blöder. Ich kann mich erinnern, dass du auch schon sehr enthusiastisch von. Na logisch, PJ Harvey. Da hat irgendwann letztes Jahr ausgefallen. Das war ja, na, das war doch eine Katastrophe. Furchtbar, ja. Gut. Ja, aber was wir machen, Grippe ist Grippe. Also kann ja man nicht auf die Bühne gehen, geht doch nicht. Tankstellen waren dein Thema. Tankstellen sind das Thema. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, was ich sagen wollte. Und das war, dass Tankstellen auch in der Nacht eine sehr wichtige Sache sind, was so den Beleuchtungsfaktor angeht. Ach so, als beleuchteter Darkroom? Nee. Nee, sondern einfach, dass Tankstellen so eine Art Lichtoasen in der Nacht sind, in der Stadt. Es gibt ja, ich weiß nicht, diese großen Tankstellen in der Stadt, wenn man so nachts vielleicht so noch ein bisschen lichtempfindliche Augen hat und dann so auf die Straße rausgeht und meinetwegen so auf so eine, von der Straße so die Autos fahren lang, so die Häuser recht dunkel, es ist vielleicht 2 Uhr nachts und dann guckt man auf so eine BP-Tankstelle und dann trifft einen so der Lichtschock, grün, gelb, weiß und sauber geputzt und was weiß ich noch alles. Also sind schon ziemlich wichtig fürs Straßenbild. Ich bin jetzt völlig verwirrt. Also du beschreibst es einerseits als Oase oder erwartet man ja jetzt gewissermaßen der Durst, der in der Wüste verirrte, der so lang robbt und am Horizont die Oase sieht. Und dann beschreibst du es aber konkret eher als Lichtschock und das Licht knallt dir in die Augen und du bist vielleicht auch noch lichtempfindlich. Ja, ich meine, Oase ist es dahingehend, dass es hauptsächlich eine Tankstelle spendet ja nur nicht Wasser, aber Flüssigkeit. Die wenigsten Leute kaufen sich Wasser, die meisten Leute kaufen sich Benzin, die nächstmeisten oder... Ja, ich glaube, die meisten kaufen eher Bier und belegte Brötchen. Ja, da wollte ich dann zur nächsten Flüssigkeit kommen, aber ich glaube, mengenweise ist, glaube ich, Benzin rangiert noch vor... Meinst du echt, dass da mehr Benzin umgesetzt wird als Bier? Ich glaube schon, ja. Also ja. Ich weiß nicht, so eine riesen Tanker, die da immer ankommen, zweimal in der Woche... Ich weiß nicht, Bier kauft man dann vielleicht so mal 3 Liter, aber wenn man mal tankt, dann kauft man gleich 60 Liter. Das stimmt. Ja, hast wahrscheinlich doch recht. Ja. Aber für dich sind also Tankstellen dann doch schon eher so Art Oasen. Ja, ich meine, so eine Oase auch so, das ist nett, das ist überdacht im Sommer oder im Winter, ist auch egal in welcher Jahreszeit. Wenn es regnet, kann man sich dort unterstellen, das ist ganz nett. Ja, in Amerika, finde ich ja zum Beispiel, sind ja die Tankstellen, also glaube ich, wirklich so die amerikanischsten Orte eigentlich. An so einem langen Highway, wo irgendwie nichts ist und dann kommt eine Tankstelle. Und dann weiß man wirklich, man ist in Amerika, oder? Autobahntankstellen sind wirklich die härtesten. Ja? Ich habe letztens eine getroffen. Ja, ich weiß nicht, eine Tankstelle kann man schlecht treffen, also ich bin da hingefahren. Autobahntankstelle, sagst du? Autobahntankstelle. Die werden ja nur noch übertroffen von Autobahnkirchen, das finde ich ja auch großartig, oder? Drive-In-Religion, ja. Nee, aber gibt's da wirklich? Das hat mich echt total erschüttert. Bin ich mal mit einem Freund irgendwie nach Westdeutschland gefahren und da hat er mir ganz stolz Autobahnkirchen gezeigt. Eine Autobahnkirche? Ernst, ehrlich, wirklich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin zu so einem Ding schon mal vorbeigefahren. Nee, das kannst du dir ja vorstellen. Jetzt so ein religiös Unterversorgter, der jetzt irgendwie längere Zeit auf der Autobahn langfährt und dann ist Sonntag um 10 Uhr. Der kriegt doch Entzugserscheinung und zack, rinn in die Autobahnkirche. Schon hab ich. Super, finde ich nicht schlecht. Warst du schon mal auf der Tankstelle mit Musik? Ja, die haben doch da immer so Radiosender, oder? Was meinst du? Ja, ich meine, solche riesigen Autobahntankstellen mit vielleicht 15 Zapfsäulen, dann steigst du aus. Erstmal vorher geht eine Schranke runter, das ist auch ganz neu, das habe ich noch nicht so lange gesehen. Und also, dass man dann erstmal gar nicht mehr wegkommt, außer man fährt rückwärts. Ich weiß nicht. Das ist keine Schranke, das finde ich immer ein bisschen bescheuert. Dass die Leute auch den Rückwärtsgang kennen, wenn sie nicht bezahlen wollen. Aber das ist doch immer alles scharf videoüberwacht, oder? Ist doch richtig so, Big Brother is watching you. Ja, klar, ich meine, dein Nummernschild haben sie auf jeden Fall. Dann hilft die Schranke, ist dann eigentlich auch nur noch Blödsinn. Ja. Die ist vielleicht irgendwie eher so moralisch. Ist so ein... moralische Schranke? Naja, so eine Art erhobener Zeigefinger, aber eben runtergelassen quasi. Eigentlich mehr ein gesenkter Zeigefinger, ja. Ja. Vielleicht sollten sie ihn oben lassen. So rot-weiß gestreift oder vielleicht sollten sie einen richtigen Zeigefinger anbauen. Nur so als Mahnung. Gut. Dein Wort in das Ohr der, wie heißt denn das dann da? Zapfsäule. Nee, nicht der Zapfsäule, wie heißt die Schranke da? Tankstellen-Schranken, Schrankhersteller. Moralschranken. Moralische Tankstellen. Ja, man ist manchmal ganz schwer, lange Worte zu bilden, oder? Ja. Trotzdem, lange Worte sind geil, oder? So endlos zusammengesetzte Worte? Nachtschwärmer-Entzugsfalter? Was kann man sich denn da? Wort, das habe ich nicht gesagt, aber es ist halt ein langes Wort. Ja, naja, das kommt natürlich schon schön, wenn Länge und Sinn zusammenkommen, oder? Ja? Ja, Nachtentzugsfalter. Ach, ist auch egal. Gut, Kutner, ich mache Schluss. Mach noch schön weiter mit deinem Sprechfunk und alles Gute. Vielen Dank für deinen Anruf. Dir auch. Tschüss. Ciao. Ich hab doch gar nicht angerufen. Hallo. Ja, guten Abend. Hallo, hier ist Ossi aus Schwedt. Ja. Tag. Hallo, Tag. Schon. Ja, pass auf, zum Thema Tankstelle fällt mir momentan nichts so Besonderes ein. Ja, weil ihr doch sowieso mal in Polen tankt, oder? Genau, sowieso. Und? Wie ist denn da eigentlich an den Tankstellen? Sind die auch toll? Ja, mit denen kann man sich schlecht verständigen. Da kauft man noch eine Stange Zigaretten und dann ist es gut. Ach Gott, ja, aber pass auf, diese Grenzer, du. Bist, fand ich jetzt vorhin gut mit diesem Rüffel von Dorit, mit dem Superlativ, der nicht mehr zu steigern ist, ne? Ja. Und sie sagte dann aber gleich zweimal, sie fand es unheimlich schlimm. Ja, und mich hat mal ein Rheinländer darauf hingewiesen, dass wir Preußen das I einfach in unserer Sprache verbannen. Die machen ja lieber drei Is, ne? Das macht ja nie Is. Ach so, ne? Und du hast die Preußen machen mal ein Ü. Deine Stimme findest du auch gut, ne? Und das stimmt, sprichst du auch, ne? Und dadurch ist mir wirklich mal bewusst geworden, wir sagen Tisch und Frisch und das. Ja, ja, das ist aber unser Brauchtum hier. Nee, aber man... Wo andere Leute, sagen wir mal, so lustige Verkleidungen haben, wie Schwarzwaldmädels zum Beispiel oder Bayern ihre Lederhosen, Da haben wir einen schönen Ü. Ja, aber ich fand es erstmal interessant, darauf hingewiesen zu werden. Irgendwie ging es da um ein Schiff. Da sagte er, was ist ein Schiff? Na, ein Schiff. Und das heißt doch Schiff, sagt er. Ist ja nicht schlecht, ne? So, das wollte ich nochmal sagen. Ja. Aber dann, wenn wir jetzt über... Und da wird's, das ist jetzt quasi Folklore gewesen. Das ist eben so. Wir haben es jetzt nur schön beschrieben. Aber was wirklich schlimm und verachtenswert... Nee, weißt du, was schlimm und verachtenswert ist? Ist, wenn hinten so die IG als wirklich IG gesprochen wird. Ja, also wenn Leute lustig sagen und nicht lustig. Ja, das hat es schon mal mit jemandem. Mit so einem Club. Ja, ist doch aber wirklich schlimm, oder? Ja, ist doch so angezogene Vornehmheit. Ich bin nur auf dich mal aufmerksam geworden. Ich saß im Autoradio, höre einen Radiosender... Und da ist ein Radiomoderator, der Berliner. Da dachte ich, was denn das? Das war, glaube ich, auch vielleicht sogar deine erste Sendung. Und da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Wie kann man dann sowas auf die Menschheit loslassen? Das war mir aber sympathisch von Anfang an. Ne? Wie kann man denn sympathische Menschen auf die Menschheit loslassen? Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Sag mal, was haben die denn da so für Biersorten in der polnischen Tankstelle? Och, haben die denn da polnisches Bier? Nee. Doch, weil die wissen, die kauft ja nur der Schweter ein, oder? Nee, da gibt's auch lecker Bier. Kann man auch mal eine Flasche kaufen, sogar mit sehr viel Alkohol. Das geht gleich bei 6,4. Ja, das ist ja praktisch, du. Gut, ich danke dir für den Anruf. Ja, ciao, bis nächstes Mal. Tschüss. Ja. So, hallo. Hi. Hi. Hier ist Sven auch aus Schwedt. Ach. Ja, ich will Hartmut auch mal grüßen. Ich habe Hartmut über Fritz noch kennengelernt. Du willst was? Wen willst du grüßen? Ja, Hartmut, der hat gerade angerufen, den kenne ich. Ach so. Ja, wir haben uns über Fritz kennengelernt. Wie denn ditte? Na, ich hab mal kurz vor eins bei dir mal verlängert hat angerufen, da war das Thema Mut. Ja. Hartmut hat angerufen, weil er Hartmut heißt. Ja. Und ich so spontan bei dir angefohnt und ey, Hartmut, ruf mal mir an und so und die Nummer durchgerattert. Und dann war die Sendung vorbei und 30 Sekunden später klingelt das Telefon. Ja, hi, hier ist Hartmut. Toll, die Sendung quasi als Kontakthof. Ja, war total ja? geil. Gewissermaßen als Tankstellenoase. So ungefähr. In der lichtlosen Wüsten ringsrum Ladiolandschaft. Ich jetzt aber auch eine Tankstellen-Story. Nee, erzähl erst mal, wie das Treffen so mit Hartmut ausgegangen ist, so. Ja, oder wie es sich so weiterentwickelt hat. Was habt ihr denn gemacht? Dann hat er angerufen? Na, wir haben uns dann getroffen. Dann hab ich aus Schwedt, du aus Schwedt. Ja. Wir kennen uns da beide aus in Schwedt. So nicht treffen wir uns mal irgendwo in Schwedt, so in der Mitte. Nee, ich war bei ihm zu Hause. Ich hab ihn zu Hause besucht. Wir haben uns unterhalten halt und dann war ich noch ein paar Mal da. Dann hat er für mich mal Mitschnitt gemacht von Fritz Nacht. Worüber habt ihr euch denn unterhalten? Ach Gott, und die Welt, Haarigspalten, alles. Also. Aha. Alles Mögliche. Ja, interessant, ja. Also die Dinge ist so die Fritzhörer, wer so Fritzhörer ist, wie man das so kategorisch festmachen kann. Mhm. Ja, und dann Fritz, weil wir beide Fritz-Fans sind und ja, also über alles Mögliche halt geredet. Ah ja. War sensationell. Ah ja. Und jetzt hast du aber noch mal ein Tankstellenerlebnis. Ja, habe ich. Und oh, da müssen wir uns ganz kurz fassen, weil gleich sind wieder Nachrichten. Ja, da mache ich schneller. Ja. Jedenfalls, wir nach Italien gefahren und auf dem letzten Tropfen in eine Tankstelle reingerollt. Und in Italien ist ja so mittags machen die dann ihre Siesta und dann läuft da überhaupt nichts. Du kannst da Köpfe schlagen, du kannst kurz über mitreden, die rühren sich nicht von der Stelle. Jetzt musste man dann... Sympathisch, oder? Naja, irgendwie war das schon lustig und auch faszinierend, weil da ist eben Karte, ist Schluss und dann läuft da eben nichts in Italien. Die machen sich da keine Ralle. Und wir voll stressig, ja, wir müssen weiter und wir wollen ankommen. Und siehst du, genau, ja, wir sind im Urlaub hier. Ja, genau, wir sind die Deutschen. Ja. Klasse. Nee, und dann mussten wir da fast zwischen und warten, ehe er da wieder seine Tür aufmachte und die Säulen freigegeben hat, damit wir überhaupt tanken konnten. Ach, und in euch hat es 2 Stunden lang gearbeitet und wieso? Oh, wir haben noch voll rumgekotzt. Hey, klasse. Weil wir wollten ja auch weiterkommen und es war so krass warm und total heiß und oh, weiter. Und dann haben wir da echt zwischen und rumgesessen und haben echt, naja, irgendwann haben wir dann aufgehört zu kotzen, weil wir gesagt haben, naja, mein Gott, wir sind in Italien, jetzt dürfen wir jetzt nicht so eng sehen. Siehste, an italienischen Tankstellen kann man Leben lernen, wa? Genau. Gut, ey, ich danke dir für deinen Anruf. Okay, ciao. Tschüss. So, jetzt erstmal noch ein bisschen großartige Musik natürlich. Captain Beefheart und dann kommen die Nachrichten und ihr könnt die Zeit ja nutzen beim halbautomatischen Anrufbeantworter anzurufen. 721 39 32. Singen, Captain Beefheart, singen. Rather than I wanna hold your hair, I wanna swallow you whole, and I wanna lick you everywhere. In every way you think. Rather than I wanna hold your hair, I wanna swallow you whole, and I wanna lick you every way it's big. In every way you think. Oh, kick your boot and the kitchen sink. Oh, kick your boot and the kitchen sink. Heaven, sex is hell. Life is integrated, goes together so well, and so on. Well, I will go on and do my washing. Be lazy cause it's driving me crazy. And this song ain't no sing song. It's all about the birds and the bees and where it all went wrong and where it all belongs. And the earth all looking for a little ease. She stuck out her tongue and the fun begun. She stuck out her tongue and the fun begun. She stuck it out at me and I just thumbed my nose and went on watching my clothes. Captain Beefheart ist genau 0.30 Uhr, hochpünktliche Fritz Kurz sind wir mit Matthias Gerkow. Info. Gipfeltreffen. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu und Palästinenserpräsident Arafat sind am späten Abend in den Grenzort Eris zusammengekommen. Sie wollen letzte Hand über das überfällige Hebron-Abkommen anlegen. Beide Seiten äußerten sich optimistisch, dass der Vertrag noch in dieser Nacht unterzeichnet werden könne. Privatisierung. Die Berliner SPD hat auf einem Sonderparteitag dem vollständigen Verkauf des Energieversorgers BEWAG zugestimmt. Mit dem Erlös will der CDU-SPD-Senat die erheblichen Lücken im Berliner Haushalt teilweise schließen. Machtspiele. In Serbien deutet sich ein erster Erfolg der Opposition an. Die staatliche Wahlkommission erkannte den Sieg der Opposition bei den Kommunalwahlen in der Hauptstadt Belgrad an. Protest. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben erneut etwa 30.000 Anhänger der Opposition vorgezogene Neuwahlen gefordert. Anlass der Proteste ist die schlechte Wirtschaftslage. Opposition und Regierung erklärten sich unterdessen zu Verhandlungen bereit. Sport. Hallenfußball. Brøndby Kopenhagen hat das Turnier in Düsseldorf gewonnen. Die Dänen gewannen am Abend das Finale gegen Borussia Mönchengladbach mit 6:3. Wetter. In dieser Nacht gering bewölkt, aber leichter Frost. Am Tage dann sonnig. Höchstwerte im Fritz-Radio-Land +4 bis +7 Grad. Verkehr. 100 in Berlin Richtung Nord auf der Rudolf-Wessel-Brücke. Rechter Fahrstreifen durch einen defekten Fahrzeuglaster gesperrt. Und eine Endwarnung A13. Wieder freie Fahrt im Bereich Schönefelder Kreuz. Der Schwertransport hat die Autobahn verlassen. Ich hab's angesagt, ich will's auch absagen. Das war ein Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkow. Hochpünktlich. Also ja, ich bin Hein Schorf und wohne ja hier in Lindenberg bei Luckenwalde und mein Hund Hier, mein Hund, den könnte ich ja jetzt Udo nennen. Ne, aber das muss ich ja auch nicht. Fritz präsentiert Udo Lindenberg live in Berlin. Und überhaupt ist heute wieder alles klar. Ratlos heißt der Geiger. Hört, wenn man es repariert. Bewegen los wie einer kann. Udo Lindenberg, endlich wieder live on stage. Sonntag, 9. Februar, Arena Berlin. Na, das ist ja nichts für mich. Das ist ja mehr für junge Leute. Überredet, hergeholt und Hut aufgesetzt von Fritz. Wonderful. Fritz. Für Potsdam 74 81 110. Leute? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hallo. Wer unbedingt noch telefonieren will, wir haben jetzt noch knapp 20 Minuten Zeit. Der muss ja einen halbautomatischen Anrufbeantworter. Wer jetzt zum Beispiel richtig ein Problem hat und mal drüber reden will. Ja, mit einem Mann, der nichts sagt, den man einfach so zuschüttet, der sagt, okay, red los, so wie man sich das eben vorstellt. Und wo man sonst, sagen wir mal, 80 Mark die Stunde zahlt, bei irgendjemandem auf der Couch rumzulümmeln, kann man hier für einen Kuscheltarif von der Telekom quasi geschenkt haben, ja. Der Schnäppchenpsychopath, der Schnäppchenpsychoanalytiker steht da nebenan. Der hat die 721-3932. Hi, Martina. Marina. Marina. Nicht mit einem T. Ey, immerhin ein Tee mehr, oder? Und du hast nicht bezahlt dafür. Ja, aber, also, naja, gut. Also, jetzt bin ich eben dran. Ich wollte ja eigentlich erstmal nur mal sagen, dass deine Musik immer ganz gut ist. Ah, danke. Das freut mich ja sehr. Also, da bin ich ja aber eitel. Hä? Da bin ich ja eitel. Also sonst, und sonst auch halbwegs, aber da natürlich besonders. Hast du schon mal was von Achim Reichel gehört? Ja. Meinst du, sollte ich auch mal spielen? Solltest du vielleicht auch mal spielen? Und zwar gibt es da. Warte mal zwei Sekunden. Ich hab ja, der hat doch irgendwie Fahrgast so. Ein, im Radio, im Auto. Ach, rufst du aus der Taxe an? Momentchen mal, ja. Ach, das ist ja interessant. Und da sitzt jetzt da hinten einer drinne? Hä? Da sitzt jetzt noch ein Fahrgast drinne? Ja, da sitzt eine Fahrgästin noch drin. Ist die eher nett, sag mal? Ja, schon. Ob man mit der mal kurz telefonieren könnte? Weiß ich nicht, ob die ja? telefonieren. Du könntest ja den Taxameter da ablesen und eine Quittung? Nee, du, sie möchte nicht. Ach Mensch, die scheint mir doch recht Tankstellen erfahren zu sein, deine Fahrgästin. Ja, so, Frauen sind ja sowieso die besseren Gesprächspartnerinnen. Ja. Ja. Ach, wo seid ihr denn jetzt? Von wo nach wo seid ihr gefahren? Jetzt muss ich hier gleich mal, ich muss die Hausnummer die richtige suchen. Ach so, na macht ruhig, aber ihr müsst schon reden dabei. Ja, also ihr müsst jetzt beide laut denken. Ich rede einfach immer weiter. Finde ich ja. Ist ja, guck mal, was die nachts. Ich kann das Telefon auch einhängen. Dann. Was die nachts im Fernsehen machen, so S-Bahn fahren, das machen wir jetzt mal im Radio, Taxi fahren. Ja. Ist doch klasse. Moment, so, wir fahren. Wo sind? Ich hänge dich mal hier drin, ja? Wo sind sie? Ja, lass mich da nicht so lange hängen. Manchmal hänge ich ja tagelang am Fenster rum. Ist einer der genialsten Comics von Ohl, den ich hier an der Stelle nochmal anpreisen muss. Och Mann, jetzt ist die Leitung zusammengebrochen. Marina, da hast du irgendwie Mist gebaut. Das tut mir aber sehr leid. Versuch mal nochmal anzurufen, würde mich ja sehr freuen. Hallo. Hi. Ich finde ja, dass dieser magische Aspekt einer Tankstelle noch nicht so richtig rausgekommen ist. Der magische Aspekt, ach, der scheint mir doch auch interessant. Du musst dir mal überlegen, in wie vielen Filmen Tankstellen verwurstet werden. Stimmt. Fällt dir ein Film ein ohne eine Tankstelle? Denk mal. Nee, also wenn es ein Film ist, der was auf sich hält und der schon irgendwie, also dann wurde das Budget so groß war, dass sie auch draußen drehen konnten, also dann ist eine Tankstelle ein Muss. Ja, jetzt fange ich an, Paris, Texas. Bis hin zu die Vögel, ja. Also nur Tankstellen. Ja, ja, ja. Und das hast du vorhin auch schon richtig gesagt, in Amerika, da ist die Tankstelle noch richtig eine Tankstelle. Ich denke mir mal, in Deutschland wird es so ein bisschen uniformiert und so ein bisschen, naja, die Stimmung wird da so ein bisschen vertuscht. Ach, das ist doch, weil Deutschland ist dann wieder zu klein. Also das ist so eng, selbst wenn man jetzt irgendwie auf der Autobahn an der Tankstelle ist, dann hat man immer noch die letzte Abfahrt oder die letzte Stadt im Rücken und die nächste hat man schon so quasi vor mir Sicht. Ja. So von daher... Ihr hörtet immer noch in so eine komische Stadtstruktur rein, während Amerika ist auf einmal endlos ewig nischt und dann kommt eine Tankstelle und die hat dann einfach eine Würde und eine wirkliche Präsenz, wie so eine Tankstelle hier kaum haben kann. Nee, weißt du, warum ich magisch gesagt habe? Weil ich denke, das Witzige ist, ja, dass es eigentlich an diesen Plätzen um ein Grundelement der Welt geht, nämlich um Feuer. Ach so, das dann aber gebändigt in so einem müden Ottomotor dann zur Explosion kommt. Es gibt zwei wichtige Sachen, die auf der Tankstelle erworben werden. Das haben wir heute Abend auch gehört. Ja, und beide sind... Hoppla. Du musst mal irgendein Telefon schlagen. Das ist Sony. Super! Also, ist einmal ja das Benzin, das brennt im Motor und dann eben der Alkohol. Der im menschlichen Körper verbrannt wird. Genau. Ja. Und ich denke mir mal, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und überall in der Kunst, in der Literatur, in dem Film wird es erkannt, aber so im täglichen Leben geht es irgendwie schnöde unter. Ja, nee, schön. Und das Tolle ist ja auch, dieser Verbrennungsprozess, der kommt ja nicht so als Naturkatastrophe daher, sondern der ist natürlich so kulturell überformt quasi. Ja, also wie so Ingenieurswissen, 2000 Jahre Ingenieurswissen im Ottomotor drin stecken und da das Feuer dann wirklich gezähmt ist und dem nützlichen Zweck zugeführt wird, steckt der Alkohol dann im Auto quasi selbst drin und wird auch einem nützlichen Zweck zuhilfe und ist hier gewissermaßen gezähmt. Ist ja kein Waldbrand. Ja, ist doch schön geistig. Ja, achtet hast du toll gesagt. Ja. Ja, jetzt haben wir gleich noch so einen cineastischen Aspekt und aber auch, sagen wir mal, 5000 Jahre Kulturgeschichte untergebracht. Ja. Und das alles anhand der Tankstelle. Genau. Ey, jetzt ist Sony, geht mir irgendwie total auf den Keks. Brummt das immer so bei dir? Nee, das ist nur im Winter. Weil die Leitungen liegen irgendwie am Haus außen und die sind schon blank und wenn es dann kalt und feucht ist, dann brummt das immer. Ach so. Ja, ja. Ich dachte, du hättest jetzt irgendwie so gut Wettertelefon, die waren sind in Deutschland irgendwie billiger, nur dass man im Winter mit ihnen kaum telefonieren kann. Nee, aber ein richtig schönes Erlebnis habe ich eigentlich auf einer Tankstelle nie gehabt, bis auf das. Ich hatte mal eine Zeit, da ging es mir nicht so gut. Da habe ich immer, man muss ja beweglich sein. Du weißt ja, man muss beweglich sein. Ja. Du kannst nicht mehr zu essen haben, ja. Du kannst keine Zigaretten mehr haben, aber beweglich musst du sein. Ja. Und da ging mir das oft so, da habe ich eben getankt und habe dann gesagt, Entschuldigung, ich habe mein Geld vergessen. Und dann habe ich immer meinen Ausweis hinterlegt und konnte dann irgendwie 2 Tage rumfahren, bis ich die Kohle irgendwie aufgetrieben habe. Und mein Ausweis. Und dann standest du wieder mit einem leeren Auto an der Tankstelle. Großartig. Das ist, das wünsche ich nicht meinem größten Feind, aber das sind so, wenn ich an Tankstelle denke, dann denke ich, fällt mir das immer als erstes ein. Ja, ey, um dem Ganzen jetzt noch so einen Ratgebercharakter dieser Sendung zu nehmen, wo bist du denn da hingefahren, wenn du Geld brauchtest? Naja, also ich habe irgendjemanden angepumpt oder irgendwie ging es dann auch immer weiter. Also ist jetzt nicht, dass man so eine Anlaufstelle durchsagen könnte für Leute, denen es ähnlich ging. Nee, also da muss man schon selber anpacken. Also irgendwie kam dann auch immer Geld rein, aber es gab halt mal eine Zeit, die war sehr, sehr hart und naja. Und dann war das irgendwie so eine Technik und ich glaube, ich war ziemlich verhasst bei den Berliner Tankstellen. Ah, der Typ im Ausweis kommt wieder. Ich denke mir, das ist heutzutage auch gar nicht mehr so einfach möglich. Also, ja. Wahrscheinlich gleich durchschaut oder so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Geburtstagsparty machst, dann könntest du jede Menge Tankwarte einladen. Die wissen ja alle, wann du hast, wo du wohnst und so. Das ist richtig, ja. Ja, weil wenn die clever wären, würden die sich absprechen und würden dich immer zu deinem Geburtstag heimsuchen und sich so auftafeln lassen und hey, so billiger Wein, sag mal, Bürschlein, fahr mal zur Tankstelle. Naja, eben. Ich meine, die haben mir auch irgendwo Kredit gegeben. Ja. Die haben mir auch noch was gut. Ne? Stimmt. Da hast du gewissermaßen an der Tankstelle deinen Ausweis für dich arbeiten lassen. Die anderen Leute, die Geld haben, dit eben arbeiten lassen. Ja, ich meine, vielleicht ist auch so ein kleiner Ratgeber. Vielleicht kann es mal jemand ausprobieren, ob das heutzutage noch funktioniert. Ich weiß gar nicht. Wie lange ist das her? Naja, ich denke mal so 4 Jahre. Und wo? Na, in West-Berlin. West-Berlin. Ja, so immer am Kudamm rum. Gibt's ja in dem Sinne nicht mehr. Ja, richtig. Okay, ich danke dir für den Anruf, ja? Ja, gute Nacht. Ne? Tschüss, dir auch. Hallo. Hallo? Ja. Ja, hier ist Adrienne. Hi, Adrienne. Ja. Ja, ist schon meine Eröffnung. Ja. Ich liebe so die kleinen Peinlichkeiten an der Tankstelle. Wie sehen die aus? Na, so mal einen Tankdeckel nicht aufkriegen oder... Nee, wisst ihr, was das Erniedrigendste ist? Also... Wenn ich an die Tankstelle gehe, weil so als alltägliche Erniedrigung finde, und man muss wirklich auf Klo, dann sind die Klos ja immer abgeschlossen, du musst dann dich da immer durchdrängeln und so. Und dann schiebt er so ein ganz kleines Schlüsselchen unauffällig rüber und daran hängt dann so ein riesen Knüppel, sodass du dann da mit so einem Spatenstiel da durch die Tankstelle latscht und alle wissen, aha, der geht jetzt mit seinem Knüppel da aufs Klo. Ja, das stimmt. Eklig. Ich war auch mal mit Teilnehmer an so einer ganz peinlichen Sache. Also das war so mit das Peinlichste, was mir an der Tankstelle passiert ist. Das ist Gott sei Dank nicht nur mir alleine passiert. Willst du das hören? Ja. Das war noch zu Vorwendezeiten, die Tankstelle am Potsdamer Hauptbahnhof, damals noch Hauptbahnhof. Ja. Und da waren wir tanken und anschließend noch Luft tanken. Und mein Freund hatte sich die Finger natürlich, wie das ist, bist ja noch mal ziemlich mistig, wenn du an der Tankstelle fertig bist. Und hatte nur total dreckige Finger von diesem, das Ventil da abschrauben. Und wollte sich die Hände waschen. Und an diesen Luftsäulen, da war so was aussah wie ein Wasserhahn. Aber ich fand das ein bisschen komisch. Also ich dachte mir, das kann eigentlich kein Wasserhahn sein. Aber er meinte, das wäre ein Wasserhahn. Und drehte das Ding also auf und hielt die Hände drunter und das pfiff nur ganz fürchterlich. Und hinter uns tankte ein Trabi Luft und der guckte uns ganz entgeistert an, guckte immer auf sein Luftdruckmessgerät oder weiß ich, wie das heißt, und guckte wieder zu uns und wieder dahin und hatte ein furchtbar entsetztes Gesicht, ne? Und mein Freund hielt also seine Hände da unter diesen Hahn und es kam kein Wasser raus. Es pfiff nur fürchterlich die ganze Zeit. Und er dachte, das muss erst mal so sein, bis Wasser kommt. Und stand wirklich 3 Minuten mit seinen Händen da und wartete auf das Wasser. Und der Trabi-Fahrer wurde immer unruhiger, sagte aber nichts. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich sage, ey, komm, mach den Hahn zu, da kommt kein Wasser raus, da kommt Luft raus. Du holst denn die Luft von den Rädern da, ne? Und ihr habt dem, die Luft kam aus dessen Rädern? Nein, das hat mir mal irgendeiner, ich wusste nicht, was ich sollte. Und irgendeiner hat mir mal was erklärt mit Druckausgleich und pipapo. Und also er hat mir das so erklärt, dadurch, dass wir den Hahn offen hatten, konnte der keine Luft mehr pumpen, im Gegenteil, ihm ging die Luft noch runter vom Rad. Ah ja, ist klar, im Osten war auch die Luft auch knapp und dann, wenn man dann jetzt den Hahn aufgemacht hat, dann wurde alles, was in der Umgebung an Luft da war, wurde so zusammengezogen und kam dann offensichtlich aus dem Hahn raus. Ja. Gut, dann danke ich dir für deinen Anruf, ja? Okay. Tschüss, Adrienne. Hallo. Hallo, hier ist Katrin. Hallo, Katrin. Ach, sag du, warum sagst du denn das jetzt so vorwurfsvoll? Ich bin fast gerade mit eingeschlafen und habe nur Wahlwiederholung gedrückt. Und wie lange warst du? So völlig richtig jetzt so willenlos sitzt jetzt 2 Stunden da und immer so eine monotone Bewegung, Wahlwiederholung drücken? Mhm, genau, und dann kommt ungefähr, ich habe schon gezählt, 23 Mal oder 22 Mal frei und dann kommt besetzt und dann muss man Wahlwiederholung drücken. Mensch, Baby, dann müssen wir dich jetzt irgendwie munter machen, oder? Nee, ich bin schon wach eigentlich. Ja? Hast du dein Radio an? Ja. Ja, mach mal ganz laut, dann machen wir noch mal kurz so 20 Sekunden Iggy Pop zum Wachwerden, ja? Du musst es aber ganz laut machen. Das ist ganz laut. Also nicht zu koppeln, sondern für dich musst du das jetzt ganz laut machen, dass du jetzt richtig hochschreckst. Sing los, Iggy. Alright. Katrin, du musst dich bewegen dazu. Und da merkst du aber, wie man munter wird, oder? Ja. Hast du gar nicht mit Tankstellen erlebt? Doch gleich und ein bisschen Headbang. Ah, so ein geiler Song, oder? Ja, geil. So, Katrin, und jetzt bist du aber wieder voll bei Bewusstsein. Ja, bin völlig bei Bewusstsein. Ja, denkst du, der Abend, jetzt kann er losgehen? Also, die Tankstelle war mal mein Heiligabend. Ehrlich? Ja. Weihnachten an der Tankstelle? Weihnachten an der Tankstelle. Hast du da gearbeitet, oder? Nee. Und zwar, weil ich meine Mutter... Waren die Einzelnen in der Nähe, die einen Baum hatten, wa? Hä? Waren die Einzelnen in der Nähe, die einen Baum hatten, sag ich? Die Kekse hatten, die wir zu essen hatten. Ach. Ja. Nee, und zwar, weil ich Heiligabend wollte ich eigentlich meine Mutter besuchen. Und meine Mutter ist ein bisschen doof irgendwie. Und die wollte mich irgendwie nicht so sehen. Das ist ja so eine Sache, die man über Mütter eigentlich nicht in der Öffentlichkeit sagen sollte. Doch, ja? Aber meine Mutter darf man da. Naja, gut, ich kenne die ja nicht so. Und genau. Dann war ich Weihnachten in Augsburg, so tiefstes Bayern und so, ja. So nett idyllisch, Kleinstadt. Klar, Puppenkiste. Ja. Und ist ja für mich auch voll mit Weihnachten verbunden. Ja, das war ganz nett, so die Glockenspiele und so war ja ganz schön. Aber ich war mit so meinem Insel-Berliner-Selbstverständnis, hab gedacht, natürlich würde ein Restaurant aufhaben am Heiligabend und so, ne. Ei. Ja, und dann bin ich da um 18 Uhr Glockenspiel, alle zur Bescherung und dann bin ich da rumgetrabt und hatte nichts zu essen. Oh, hast du am eigenen Leibe quasi erfahren, wie erbarmungslos Weihnachten gefeiert werden kann. Genau, die sitzen alle vor ihrem fetten Braten und ich hänge da draußen und hab nichts zu essen. Ja. Und dann leuchtete vor mir eine Tankstelle und da gab's Kekse. Gewissermaßen wie die Krippe, der Stern und du die drei Könige. Ja, genau. Ja, und dann landet man doch an der Tankstelle. Großartig. War richtig heilig und so. Ach. Ja, und sonst, Tankstelle ist immer so, das ermöglicht mir das Ausschlafen am Wochenende. Ja, wenn aber jetzt zum Beispiel direkt jemanden da kennengelernt oder so, hast du noch nicht an der Tankstelle. Mhm. Hältst du Tankstelle für einen guten Ort, jemanden kennenzulernen? Oder würdest du in der Tankstelle... Na, an der Tankstelle, da ist niemand zu schauen. Der ist ganz nett. Also so ein Tankwart? Ja. Ja? Aber du hast ihm jetzt noch nicht angeboten, die Wischerblätter zu wechseln. Ja, ich habe kein Auto, ist ein Problem. Ach so, dann ist er blöde, ja. Hm. Warum quatscht ihr doch mal an? Nein. Krieg mal Tankwarte, müssen auch mal Kaffee trinken. Nee, so mutig bin ich dann doch nicht. Nee, ehrlich nicht? Nee. Oh, also, aber man jetzt auf die Schnelle Mut machen, ist ja auch nicht so leicht. Nee. Ich würde das machen, wenn ich es wüsste, wie. Naja, der ist ja nett, aber vielleicht ist er zu allen nett irgendwie. Zu weit? Zu allen nett. Ach so, ne, man könnte aber erstmal probieren, sagen wir auf dem Milchkaffee, was kostet Milchkaffee? 3,50, oder? Also dafür dann die Sicherheit zu haben, dass er voll unnett ist und ein absoluter Idiot, der nur halbwegs so irgendwie, also quasi Till Schweiger-Typ. Nein, Till Schweiger ist nicht mein Typ. Dann ja, meiner auch nicht. Sag zu ihm, Milchkaffee kostet 3,50 und dann? Nee, sollst du nicht sagen, Milchkaffee. Du sollst ihn einladen zu einem Milchkaffee und im ungünstigsten Fall, wenn man jetzt, sagen wir mal, wie lange braucht man für einen Milchkaffee? 8-12 Minuten. Ja, stellst du fest, ist ein kompletter Idiot. Dann kannst du den immer noch bezahlen, den Milchkaffee, und hast jetzt für 3,50 die Erkenntnis gewonnen, dass er zwar nett aussieht, dass er aber ein kompletter Idiot ist. Dass ich die Tankstelle wechsle. Und dass du die Tankstelle wechselst. Naja, meinst du, es ist 3,50 wert, ja? Klar ist es 3,50 wert. Na, wenn er sagt, guck mal, das kommt dann in anderen Fällen, kommt dann viel teurer rauszukriegen, dass Leute Idioten sind, oder? Nö, billiger eher noch. Ja, Billard? Ja, dann kriegen wir. Du zahlst keine Steuern, Baby. Dann krieg ich doch bezahlt. Den Sekt kriegst du bezahlt? Wo denn? Na, in der Kneipe. Ach so, weil du in der Kneipe arbeitest? Ja. Nee, weil ich nicht in der Kneipe. Ach, du lässt dich immer einladen? Feierabend in der Kneipe und dann kommt uns ein Idiot vorbei und quatscht mich ein bisschen voll. Und ach so, und wenn du vielleicht ganz auf die Dove an der Tankstelle versuchst und einfach immer sagst, ach, hätte ich jetzt einen Appetit auf den Sekt so. Ach, richtig trockene Kehle. So, dass der vielleicht die Gelegenheit beim Schopf ergreift. Naja, der muss ja arbeiten. Naja, du müsstest doch rauskriegen, wann er ungefähr Schluss hat. Und dass er genau, sagen wir mal, 3 Minuten, bevor er abgelöst wird, dass du dann deine Dursttour, deine Sektdursttour abziehst. Der muss dich erstmal beobachten, wann er Feierabend hat. Ja, mach doch mal, das ist auch interessant. Hm. Dann lernst du gleich so ein paar Lebensgewohnheiten von ihm kennen. Und siehst möglicherweise zum Beispiel, dass der so rasierte Pudel immer ausführt oder so. Und dann weißt du, das ist ja falsch, der kann es nicht sein. Abends mit einem Frotti-Schlafanzug einschläft. Ja, irgendwie so halt. Das ist also jedenfalls keiner ist, mit dem man unbedingt Sekt trinken wollte. Katrin! Okay. Probier das aus. Trau mich nicht. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Tschüss! Ciao. So, dann spiele ich jetzt hier noch eine kurze Entspannungsmusik und im Grunde ist fast eigentlich die Sendung zu Ende, aber ich habe, weil ich jetzt noch so eine schicke Musik habe, die muss unbedingt gespielt werden. Los Compadres. Soledad de la lejanía, en la inmensa soledad de la lejanía, trinaba un sinsón su dulce melodía y un espejismo de amores se veía en el horizonte. Se oyó una voz resonar de un guajiro en su campo. Me dice así: en la inmensa soledad de la lejanía, en la inmensa soledad de la lejanía, trinaba un sinsón melodía y un espejismo de amores se veía en el horizonte. Se oye una voz resonar de un guajiro en su cantar que dice así: oye guajira mi son, oye guajira pa' este son, oye guajira mi son, guajira guajira canta este son, oye guajira mi son. Son mira mi son. So, Kinder, die Sendung ist jetzt quasi zu Ende. Was können wir machen? Tschüss sagen. Hallo. Hallo, wer ist da? Ja, ich bin's. Und wer bist denn du? Ey, Guttner? Ja. Hier ist nochmal Hermann. Ey, Hermann, aber wir können jetzt ja nicht wir wollten nur so Tschüss sagen. Einfach zu zeigen, dass es eine Sendung mit Herzlichkeit ist. Ja, ihr wisst ja, was in Dittwald im Fernsehen früher der blaue Bock mit Heinz Schenk war. Dass wir einfach sagen, Tschüss. Naja, Hermann, der sagt doch Tschüss. Dann sage ich ganz einfach Tschüss, Guttner. Du könntest mir eine gute Nacht wünschen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, eine du, schöne Sendung. Hast Hermann. Gefreut und also das war eine echte Bereicherung zu meinem Büroleben, zu meiner Arbeit da. Schön, Hermann, dann wünsche ich dir auch eine schöne gute Nacht. Ja, ich dir auch, Guttner. Ja, noch viel Rechnung zu schreiben? Nee, nicht mehr viel. Ich trinke gerade meinen Feierabendbier. Ja? Ach, zu Hause schon oder ja, noch zu Hause, du. Und das ist immer das Problem, wenn man an der Tankstelle ein Feierabendbier kauft. Wieso? Naja, wenn man dann dorthin geht, man kauft sich 3 Feierabendbiers. Man kennt dich, wirst du, das ist immer so eine Tankstellengeschichte. Ja. Ach, der Sufke wieder? Der Sufke wieder? Ja. Mensch, und jetzt 3 Biers gekauft für den Abend? Ist klar, oh, da kriegt man ganz schlechtes Bild, oder? Naja, ich glaube, die leben damit. Gut. Okay, schöne Nacht. Ja, schöne Nacht. Tschüss. Hallo? Ey, Alter. Ey, schöne Nacht, Baby. Ey. Komm hier nicht so. Hallo? Tschüss, Kutne. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo. Tschüss. Nacht, tschüss. Hallo? Hallo? Ja, hallo, du hast den Sprachkurs vergessen heute. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ah, das ist voll peinlich. Yeah. Den hättest du jetzt gerne noch gehört? Ja. Vielleicht können wir den Donner spielen. Der Kollege MC ist ja, der ist zwar schon da, der hat aber noch irgendwas anderes zu tun. Ja, da wäre ich sehr für. Ja? Ja. Na, dann spielen wir den noch so als Outro. Ich danke dir für diese Erinnerung. Ja, da nicht für. Tschüss. Und dann, gehst du dann schlafen eigentlich? Oder wie sieht denn dein weiterer Tag heute noch aus? Ich gehe dann, glaube ich, zu Bett, ja. Du gehst dann zu Bett? Jo. Na, das ist okay. Gut, dann schlaf schon. Hör noch ein bisschen zu, kommt noch der Sprachkurs, ja? Ja, gut. Tschüss. Hallo? Ja, Sven nochmal aus Schweden. Tschüss, Sven, tschüss. So, jetzt muss ich aber wirklich richtig Schluss machen, dass wir hier den Sprachkurs noch hören kann. Sonst wird NC total fuchtig. Der will natürlich seinen Nightflight auch pünktlich beenden und er hätte immer super Ärger. Hier finden ja teilweise Ringkämpfe und Messerstechereien im Sender statt. Sprachkurs, ja. Tschüss, ja. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Wie viele Studenten studieren Medizin? 2 Studenten studieren Medizin. Was studiert Hans? Er studiert Medizin. Hans sagt, ich bin Student. Ich studiere Medizin. Ich bin Medizinstudent. Eine Studentin. Wie heißen Sie? Karin Schulz. Sind Sie Studentin? Ja, ich studiere Chemie. Wo studieren Sie? In Rostock. Sprechen Sie eine Fremdsprache? Ja, Russisch und Englisch. Sprechen Sie auch Spanisch? Nein, Spanisch nicht. Schreiben, Schulz, Flasche, Kirsche, Zeitschrift, Deutsch, Russisch. Studieren, Student, Studentin, Studenten, Studentinnen. Sprache, sprechen, Spanisch, Sport. Tschüss, Kinder, schlaft schön. Fremd bin ich ein Netz.